Fast jede Leserin und fast jeder Leser, die ich kenne, hat etwas von ihm im Regal stehen. Kurt Tucholsky. Das könnte an seinem vielschichtigen Humor liegen, der mal ironisch liebevoll, mal gleißend bissig, aber immer sicher Pointen setzt. Es könnte an seiner guten Beobachtungsgabe für die Fliehkräfte der Weimarer Republik liegen, für ihre Typen und ihren Selbstbetrug. Vielleicht auch an seinem Sinn für Reime, vielleicht aber auch an seiner glasklaren Haltung als Demokrat, als Linker und als Pazifist. Sowohl in seinen Feuilleton-Beiträgen als auch als Kabarettist hat er kein Blatt vor den Mund genommen, hat den lebendig gebliebenen Militarismus Preußens angeprangert, ebenso wie Auswüchse des Kapitalismus, den Egoismus der Parteien, wie die Lautsprecherei und Großmannssucht der Deutschen im Allgemeinen und der Berliner im Besonderen. Aber er konnte auch anders. Zu seinen erfolgreichsten Büchern gehören die charmanten Sommerausflugserzählungen Rheinsberg und Schloss Gripsholm. Es musste nicht immer um Politik, es durfte um den Menschen gehen. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über Kurt Tucholsky, mit deren Wiederholung wir auch unseres vor kurzem verstorbenen Kollegen Hans Bräunlich gedenken wollen, dem wir viele wunderbare lange Nächte verdanken. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Superhelden, über Superman und Batman, Spider-Man und Wonder Woman, die bei uns spätestens durch ganze Gruppen von Kinofilmen in den letzten Jahren populär geworden sind. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky. Zum Ausstieg wäre es bald wieder Zeit. Die Welt zu beschreiben heißt sich zu vertreiben. Sie wären sicher bald wieder so weit. Die Militärs sind wieder militärisch. Die Uniform lässt Bürger keine sein. Die Herren werden immer frecher herrisch, denn die Genossen stehen in ihren Reihen. Das Kapital hat längst seine Gewerkschaft und die Gewerkschaft hat ihr Kapital. Die Linken kultivieren ihre Sekten und die Faschisten stehen im Wartesaal. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky, und grüßen Sie das Totenreich. Auch wenn wir noch bleiben und spielen und schreiben, es läuft die Geschichte, wie man leider sieht, gleich. Erstes Kapitel. Heute zwischen gestern und morgen. Wenn du aufwärts gehst und dich hoch aufatmend umsiehst, was du doch für ein Kerl bist, der solche Höhen erklimmen kann, du ganz allein, dann entdeckst du immer Spuren im Schnee. Es ist schon einer vor dir da gewesen. Das ändert nichts. Du erlebst es ja zum ersten Mal. Für dich ist es Neuschnee, der da liegt. Ich bin so ein kleiner, dicker, außen jüdisch, und genialisch, innen etwas unmoralisch. Beschreibt sich selbstironisch der vor 120 Jahren geborene und vor 75 Jahren gestorbene Kurt Tucholsky. Er tröstet sich. Gott sieht aufs Herz. Wenn jetzt jemand hereinkäme und fragte: Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich so? Dann müsste ich antworten: Ich vertreibe mir so mein Leben. Ihn kleidet, findet er, besser ein Anzug nach Maß als eine Gesinnung von der Stange. Da es schön ist, fünfmal auf der Welt zu sein, hat er als Schriftsteller fünf Namen. Und was aus Spielerei beginnt, endet als heitere Schizophrenie. Als er sich vier Pseudonyme zulegt. Peter Panther, Ignaz Wrobel, Theobald Tiger. Diesen dreien folgt im Dezember 1918 die Entscheidung für eine weitere Schreiberidentität, dem vierten Pseudonym. Ich muss mir einen neuen Namen geben. Mein Gott, verändert nicht in großer Zeit. Man kann ja auch als Kaspar Hauser leben. Wie er war ich von aller Welt so weit. So zeigt sich denn beim Leben und beim Schreiben. Die Reaktion ist alt, die Phrasen neu. Ich aber will gern euer Alter bleiben als Kaspar Hauser. Bleibt mir weiter treu. Kurt Tucholsky hasst das Militär, Vereinsmeierei, Lärm und Geräusch, Deutschland. Wir hassen vereint jenes Deutschland, das nur die Karikatur eines überlebten Preußentums ist, wo der Beamtenapparat Selbstzweck geworden ist, Mittel und Möglichkeit auf den gebeugten Rücken der Untertanen herumzutrampeln. Wir haben das Recht, Deutschland zu hassen, weil wir es lieben. Man hat uns zu berücksichtigen, wenn man von Deutschland spricht. Man hat uns mitzudenken, wenn Deutschland gedacht wird. Wie einfach so zu tun, als bestehe Deutschland nur aus nationalen Verbänden. Kurt Tucholsky liebt jeden tapferen Friedenssoldaten, schön gespitzte Bleistifte, die Haarfarbe der Frau, die er gerade liebt. Deutschland. Wir alle fünf lieben die Demokratie, wo der Freie und Verantwortungsbewusste das Sagen hat. Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir. Und in allen Gegensätzen steht, unerschütterlich, ohne Fahnen, ohne Leierkasten, ohne Sentimentalität und ohne gezücktes Schwert, die stille Liebe zu unserer Heimat. Oh, hochverehrtes Publikum, sag mal, bist du wirklich so dumm, wie uns das an allen Tagen alle Unternehmer sagen? Jeder Direktor mit dickem Popo spricht, das Publikum will es so. Jeder Filmfritze sagt, was soll ich machen? Das Publikum wünscht diese zuckrigen Sachen. Jeder Verleger zuckt die Achseln und spricht, gute Bücher gehen eben nicht. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? So dumm, dass in Zeitungen früh und spät immer weniger zu lesen steht? Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein. Aus lauter Angst, es soll niemand verhetzt sein. Aus lauter Besorgnis, Müller und Kohn könnten mit Abbestellung drohen. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? Ja dann, es lastet auf dieser Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit. Hast du so einen schwachen Magen? Kannst du keine Wahrheit vertragen? Bist also nur ein Grießbreifresser? Ja dann verdienst du's nicht besser. In Überlebensgröße schreiten, noch über uns die Mittelmäßigkeiten. Seine Chansons, Gedichte und Feuilletons sind ebenso zeitgebunden wie zeitlos. Sie beschreiben den menschlichen Alltag mit seinen sozialen Widersprüchen. Sie handeln von Politik und Liebe und sind geprägt vom unverwechselbaren Berliner Großstadt- und Zeitrhythmus. Und den hat in seinen Sprachmelodien kaum einer so originell und pointiert erfasst wie er. Das kesse Lachen und die freche Traurigkeit, zusammengenommen eine bittersüße Revue der 20er Jahre, endend als Totentanz in der Katastrophe des Dritten Reichs. Mit der Schreibmaschine suchte Kurt Tucholsky vergebens, diesen Sturz in den Abgrund aufzuhalten. Wenn jemand in Deutschland Tendenz macht, dann werfen ihm die Kunstrichter zunächst vor, dass er das tut. Und wenn sie der anderen Richtung angehören, dann jammern sie, der Mann kann ja nichts. Ich bin für Tendenz. Feste gib ihm. Unsterblichkeit? Heute. Das ist dein Leben. Er sah, er fühlte und sagte das Seine. Denn er glaubte daran und ihm war, als dürfe es so nicht sein, wie es daherging. Er rieb sich an der Welt. Er verglich diese Welt mit einer nicht existierenden. Der Vergleich fiel nicht sehr heiter aus. Negierte er? Wie töricht war dieses Wort. Man sagt ja nicht einfach nein. Negieren ist vergleichen. Negieren heißt, ich weiß um etwas anderes. Und er lernte das Chaos zu bändigen und lernte die Form und wusste um die Wirkung seiner Sätze. Ich arbeite fast jeden Tag von morgens bis abends. Ich gebe mir Mühe. Und man kann gewiss nicht mehr Skrupel und Selbsthass haben als ich. Selbsthass ist der erste Schritt zur Besserung. Unsterblichkeit? Schwör sie ab. Für dich gibt es nur ein Wort, wenn du weise bist. Heute. Wie gestern und morgen sich mächtig vermischen. Hier ein Stuhl, da ein Stuhl. Und wir immer dazwischen. Liebliche Veilchen im März, nicht mehr. Proletarierstaat mit Herz, noch nicht. Noch ist es nicht so weit, denn wir leben, in einer Übergangszeit. Antwort auf Fragen wollen alle dir geben. Du musst es tragen. Ungesichertes Leben. Kreuz und rasselnder Ruhm. Nicht mehr. Befreiendes Menschentum. Noch nicht. Noch ist es nicht so weit. Denn wir leben. In einer Übergangszeit. Am 29.01.1934 beantragt Kurt Tucholsky in Schweden einen Fremdenpass. Die von ihm 7 Tage zuvor verfasste Lebensbeschreibung ist seinem Antrag beigefügt. Kurt Tucholsky wurde am 9. Januar 1890 als Sohn des Kaufmanns Alexander Tucholsky und seiner Ehefrau Doris in Berlin geboren. Er besuchte Gymnasien in Stettin und Berlin und bestand 1909 die Reifeprüfung. Er studierte Jura und promovierte im Jahr 1914 in Jena cum laude. Im April 1915 wurde T. zum Heeresdienst eingezogen. Er war 3,5 Jahre Soldat. Später wird er selbstkritisch anmerken: Ich bedauere, dass ich nicht den Mut aufgebracht habe, Nein zu sagen und den Heeresdienst zu verweigern. Dessen schäme ich mich. Krieg ist eine Weltlatrine voll Blut, Kriegsanleihen, Stacheldraht und Hassgesängen. Da gab es 4 Jahre lang ganze Quadratmeilen Landes, auf denen der Mord obligatorisch, während er eine halbe Stunde davon entfernt, ebenso streng verboten war. Was sagte ich, Mord? Natürlich Mord. Soldaten sind Mörder. Und er wird mit böser Ironie an anderer Stelle hinzufügen: Der Mensch ist ein nützliches Wesen, weil er dazu dient, durch den Soldatentod Petroleumaktien in die Höhe zu treiben, durch den Bergmannstod den Profit der Grubenbesitzer zu erhöhen. Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm und er wollte dir einen Groschen schenken und er spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben. Die Militärkapellen spielen, ein Kranz von Immortellen. Das ist dann der Dank des Vaterlands. Denkt an Todesröcheln und Gestöhne. Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne. Schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben. Wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben. Übern Graben, Leute! Übern Graben! Als die große Zeit um war und kleiner wurde, da erlebten wir einen Zank um die zukünftigen Eintragungen dieser Ereignisse in die künftigen Geschichtsbücher und ein Feilschenhub an und ein Anklagen und Fälschen und Verteidigen. Nach dem Krieg war T. von Dezember 1918 bis zum April 1920 Leiter der humoristischen Beilage des Berliner Tageblattes, des Ulk. In stiller Nacht und monogamen Betten denkst du dir aus, was dir am Leben fehlt. Die Nerven knistern, wenn wir das doch hätten, was uns, weil es nicht da ist, leise quält. Du präparierst dir im Gedankengange das, was du willst, und nachher kriegst du's nie. Man möchte immer eine große Lange und dann bekommt man eine kleine dicke. C'est la vie. Wir sind eine Republik. Mit Hilfe der Sozialdemokraten halten wir uns die alten Kommisssoldaten. Die Revolution findet wegen schlechten Wetters im Saale statt. Wohl dem, der solche Republike hat. Immer herein, Eintrittsgeld nach Belieben. Wir haben die Firma gewechselt. Aber der Laden ist der alte geblieben. Man möchte eine helle Pfeife kaufen und kauft die dunkle. Andere sind nicht da. Man möchte jeden Morgen Dauer laufen und tut es nicht. Beinahe, beinahe. Wir dachten unter kaiserlichem Zwange an eine Republik. Und nun ist die, man möchte immer eine große Lange und dann bekommt man eine kleine Dicke. C'est la vie. Wir leben in einer Rafke-Republik. Ein kleiner Teil dieses Landes hat so viel Geld wie nie zuvor. Die anderen sind unterernährt. Wir sind maßlos enttäuscht. Dafür haben sich Liebknecht und Rosa Luxemburg nicht totschlagen lassen. Dafür hat der alte Bebel nicht gekämpft. Die wirkliche Republik müssen wir uns erst schaffen. Während der Inflation, als ein schriftstellerischer Verdienst in Deutschland nicht möglich gewesen ist, nahm T. eine Anstellung in der Bank an. Wirf den Bankier, wie du willst. Er fällt immer auf dein Geld. Ja, mit gepumptem Auslandsgeld, da war sie schön, die deutsche Welt. Da rauchten wirbelnd alle Essen, da hatten sie die großen Fressen. Das Land war ihnen sehr erbötig. Die haben's nötig. Das Geld ist hin, die Arbeit knapp, die Konjunktur sank tief herab. Von Tag zu Tag wird stets defekter der Ruf vom Generaldirektor. Was der uns predigt, darauf flötig. Der hat's nötig. Und geht es gut? So ist der Kapitalist ein tüchtiger Kerl. Auch zeigt dies, dass die Wirtschaft nicht auf private Initiative verzichten kann. Geht es aber schief, so ist das ein elementares Ereignis, für das natürlich nicht der Nutznießer der guten Zeiten, sondern die Allgemeinheit zu haften hat. Auf alle Fälle kann der Unternehmer nichts dafür. Er trägt die Verantwortung und wir tragen ihn. T. hat im Jahre 1920 in Berlin Fräulein Dr. Med. Else Weil geheiratet. Die Ehe ist am 14. Februar 1924 rechtskräftig geschieden. T. Die Kette der Ehe ist so schwer, dass sich zwei zusammentun müssen, um sie zu tragen. Manchmal auch drei. Entweder du liest eine Frau oder du umarmst ein Buch. Beides zugleich geht nicht. Der deutsche Mann, Mann, Mann, das ist der unverstandene Mann. Er gibt sich nicht viel Mühe, wenn er die Frauen umgirrt. Und kriegt er nicht die eine, kommt die andere angeschwirrt. Daher der deutsche Mann, denn stets befriedigt wird. Hauptsache, dass sie bequem und sich gehorsam fügt. Er ist ein Mann, das genügt. Am 30. August 1924 hat T. Fräulein Mary Gerold geheiratet. Die Ehe ist am 21. August 1933 rechtskräftig geschieden worden. T. hat keine Kinder. Was ist der Nagel jeder Ehe? Zu langes Zusammensein und zu große Nähe. Das ist schwer, ein Leben zu zweien. Nur eines ist schwerer, einsam zu sein. Wer mehr liebt, der leidet noch und noch. Und du hast Furcht und liebst ja doch. Und ich rate dir vergebens, wenn du gibst. Lass die Liebe aus dem Spiel, wenn du liebst. Wenn die Gelinde der Abendstunde still nach ihren Mäusen ging, hing auch ich verzückt an deinem Munde, und es war um mich geschehen. Als wir standen bei der Eberesche, wo der Kronprinz einst gepflanzet hat, raschelte ganz leise deine Wäsche, und du strichst dir deine Röcke glatt. Anna Luise, Anna Luise, möchtest nie woanders hin du strichen, siehst du dort die ersten Sterne gehen. Keine, die wie du die Flöte bliese, lebe, lebe, lebe wohl. Anna Luise, Anna Luise. Das ist schön, in eine Frau wie in ein Meer zu tauchen. Wir wollen wohl ein bisschen viel. Kluge Gespräche und Logik und gutes Aussehen und ein bisschen Treue und dann dieser nie zu unterdrückende Wunsch, von der Frau wie ein Beefsteak gefressen zu werden, dass die Kinnbacken krachen. Es ist ein fremder Hauch auf mir? Was soll das heißen, es ist ein fremder Hauch auf mir? Ach, auf mir ist kein fremder Hauch. Gib mal einen Kuss auf Lottchen. In den ganzen 4 Wochen, wo du in der Schweiz gewesen bist, hat mir keiner einen Kuss gegeben. Hier war nichts. Nee, hier war wirklich nichts. Was hast du gleich gemerkt? Ach, du hast gar nichts gleich gemerkt. Ach, Daddy, ich bin dir so treu wie du mir. Nein, das heißt also, ich bin dir wirklich treu, Gott sei Dank. Hier war nichts, nö. Ein paar Mal im Theater. Nein, billige Plätze. Na, das eine Mal in der Loge. Woher weißt du denn das? Wer hat dir das erzählt? Na ja, das waren Plätze durch Beziehungen. Natürlich war ich da mit einem Mann. Da soll ich vielleicht mit einer Krankenschwester ins Theater gehen? Das war harmlos, vollkommen harmlos. Mach doch hier nicht in Camorra oder Mafia oder was sie da in Korsika machen. In Sizilien? Nur meinetwegen in Sizilien. Jedenfalls war das ganz harmlos. Was haben sie dir denn erzählt? Du kennst den Mann nicht. Na, das werde ich doch nicht machen. Wenn ich schon mit einem anderen Mann ins Theater gehe, dann gehe ich doch nicht mit einem Mann, den du kennst. Ach, Männer sind doch zu dusselig. Die nehmen einem das übel, wenn man schon mal was macht, dass es dann ein Berufskollege ist. Nee, also man's wirklich nicht leicht. Also du kennst den Mann nicht. Ja, er kennt dich. Na, sei doch froh, dass dich so viele Leute kennen. Bist du doch berühmt. Das war jedenfalls ganz harmlos. Nachher waren wir noch essen, aber sonst war ja nichts. Du, der Mann sah glänzend aus. Einen wunderbaren Mund. Weißt du, so einen harten Mund, du. Ich gebe dir mal einen Kuss auf Lottchen. Aber er war dumm. Nee, also direkt dumm war er eigentlich nicht. Das ist ja, ich hab mich doch gar nicht in ihn verliebt. Du weißt ganz genau, dass ich mich bloß verliebe, wenn du dabei bist, damit du auch eine Freude hast. Ein netter Mann. Aber ich will ja die Kerls gar nicht mehr. Ich will das überhaupt alles nicht mehr. Ach, Daddy, so nett hat er ja auch gar nicht ausgesehen. Aber er küsste gut. Naja, also, es war jedenfalls weiter nichts. Sag mal, was glaubst du eigentlich von mir? Glaubst du vielleicht von mir, was ich von dir glaube? Du, das verbitte ich mir. Ich bin dir treu. Daddy, der Mann, das war doch nur so eine Art Laune. Naja, jetzt lässt du einen hier allein und dann schreibst du nicht richtig und telefoniert hast du auch bloß einmal. Und wenn eine Frau allein ist, dann ist sie viel alleiner als ihr Männer. Ich brauche gewiss keinen Mann, ich nicht. Den habe ich auch nicht gebraucht, das soll er sich bloß nicht einbilden. Ich dachte nur, ach, dachte ich, wie ich ihn gesehen habe. Also das habe ich schon das erste Mal gewusst, wie ich ihn gesehen habe. Aber es war ja nichts. Nach dem Theater, ja. Dann noch 2 Wochen lang. Nein, nur Rosen und 2x Konfekt und den kleinen Löwen aus Speckstein. Nein, ich ihm meinen Hausschlüssel? Nun sag mal, du bist wohl. Ich habe ihm meinen Hausschlüssel doch nicht gegeben. Na, ich werde doch einem fremden Mann meinen Hausschlüssel nicht geben. Nee, da bringe ich ihn lieber runter. Daddy, ich habe ja für den Mann gar nichts empfunden und er für mich auch nicht, das weißt du doch. Nur weil er eben solch einen harten Mund hatte und ganz schmale Lippen, weil er früher Seemann war. Was? Auf dem Wannsee, du, der Mann ist zur See gefahren auf einem riesigen Schiff. Ich habe bloß den Namen vergessen und er kann alle Kommandos. Und er hat eben so einen harten Mund. Mensch, der erzählt ja nicht. Küsst aber gut. Daddy, wenn ich mich nicht so runtergefühlt hätte, dann wäre das ja auch gar nicht passiert. Es ist ja auch eigentlich nichts passiert. Das zählt doch nicht. Was? In der Stadt. Nein, nicht bei ihm. Wir haben zusammen in der Stadt gegessen. Er hat bezahlt. Na, also hast du das gesehen? Soll ich vielleicht meine Bekanntschaften finanzieren? Na, also das ist doch... Tätowiert? Der Mann ist doch nicht tätowiert. Der Mann hat eine ganz reine Haut. Er hat... Bitte keine Details. Also entweder ich soll erzählen oder ich soll nicht erzählen. Von mir wirst du über den Mann kein Wort mehr hören. Daddy, hör doch mal. Wenn er nicht Seemannsmart gewesen wäre oder wie das heißt... Also erstens war überhaupt nichts, zweitens kennst du den Mann nicht und drittens habe ich ihm auch gar nichts geschenkt. Daddy, Daddy, lass mal, was ist das hier? Was, wie? Was ist das für ein Bild? Was ist das für eine Person? Wo hast du die kennengelernt? Wie? In Luzern? Hast du mit der Frau Ausflüge gemacht? Na, in der Schweiz machen sie doch immer Ausflüge. Erzähl mir doch nichts. Was? Da war nichts? Nee, du, das ist ganz was anderes. Naja, mir gefällt schon manchmal ein Mann, aber ihr werft euch eben weg. Liebe ist ja ganz nett, aber so nett wieder nicht. Wenn wir nur nicht mit euch schlafen müssten. Sind das meine Beine? Oder sind das deine Beine? Oder sind das unsere Beine? Oder wem denn sonst? Mit dem Schlafen, ja. Aber keine Intimitäten. Im Jahre 1913 hat Tucholsky seine feste Mitarbeit an der Berliner Wochenschrift Die Weltbühne begonnen, die damals noch die Schaubühne hieß. Diese Mitarbeit erstreckte sich bis zum Jahre 1931. Dem im Jahre 1926 verstorbenen Herausgeber des Blattes, Siegfried Jakobsohn, verdankt Tucholsky alles, was er geworden ist. Aber nun bist du untergetaucht. Wir sehen noch nach deinen Zielen. Jeder hat mal einen Vater gebraucht. Du warst der Vater von vielen. Ich höre deine Stimme. Wer schwach ist, flennt. Arbeiten ist gescheiter. Und wenn der ganze Schnee verbrennt, wir lachen und arbeiten weiter. Nach dem Tode Jakobsohns hat Tucholsky das Blatt kurze Zeit herausgegeben, um es dann seinem Gesinnungsfreunde Karl von Ossietzky abzutreten. T. hat sich ferner für den sozialdemokratischen Vorwärts, für die sozialdemokratische Freiheit, den Simplicissimus und die Arbeiter Illustrierte betätigt. Er hat gelegentlich im Verlag Ullstein am Uhu, an der Berliner Illustrierten Zeitung und der Dame mitgearbeitet. Im Jahre 1924 ging T. als fester Mitarbeiter der Weltbühne und der Vossischen Zeitung nach Paris, wo er sich bis zum Jahre 1929 aufhielt. Hier kann ich ruhig träumen. Die Kinder lärmen auf den bunten Steinen. Die Sonne scheint und glitzert auf ein Haus. Ich sitze still und lasse mich bescheinen und rufe meinem Vaterlande aus. Tucholsky hat seine literarische Tätigkeit mit einer kleinen Geschichte Heinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte, begonnen, das im Jahre 1912 erschienen ist und heute im 120.000 vorliegt. An Büchern hat er bis heute Ferner erscheinen lassen. Der Zeitsparer 1913. Vergriffen. Fromme Gesänge 1920. Vergriffen. Träumereien an preußischen Kaminen 1920. Vergriffen. Ein Pyrenäenbuch 1927. 11. Auflage. Mit 5 PS 1928. 26. Auflage. Das Lächeln der Mona Lisa 1928. 26. Auflage. Deutschland, Deutschland über alles 1929. 50. Auflage. Schloss Gripsholm. Eine Sommergeschichte, 1931. 50. Auflage. Lerne lachen ohne zu weinen, 1931. 20. Auflage. Sieh, da steht das Erholungsheim einer Aktiengesellschaftsgruppe. Morgens gibt es Haferschleim und abends Gerstensuppe. Und die Arbeiter dürfen auch in den Park. Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Die Mark ist tausend und tausendfach in fremde Taschen geflossen. Die Dividende hat mit viel Krach der Aufsichtsrat beschlossen. Für euch die Brühe, für sie das Mark. Für euch der Pfennig, für sie die Mark. Treten bald nicht auf den Schwindel rein, sie schulden euch mehr als sie geben. Sie schulden euch alles, die Ländereien, die Bergwerke und die Wollfärbereien. Sie schulden euch Glück und Leben. Nimm, was du kriegst, aber pfeif auf den Quark. Denk an deine Klasse und sie mach stark. Für dich der Pfennig. Der Pfennig, für dich, die Mark. Kämpfe! Ich habe immer wieder, gerade unter den erbärmlichsten Lebensumständen, in diesen mit Menschen vollgestopften Stuben, in diesen Tuberkuloselöchern so viel Herzensgüte gefunden, so viel Idealismus, dass die Phrase, die Revolution ist nur eine Lohnbewegung, doch wohl falsch sein muss. Solange sich T. an Deutschland gebunden fühlte, hat er als Deutscher und in Deutschland das, was er dort nicht für gut hielt, scharf kritisiert. Mit feinen und leisen Mitteln in der Kunst und mit dem Gröbsten für die Massen. Es wird mir vorgeworfen, ich schmähte mein eigenes Land. Das ist nicht mein Land, in dem diese Köpfe, diese Hirne herrschen dürfen. Zwischen der gepanzerten Radaukomik und dem ranzigen Fett mickriger Gefühle klafft die Leere. Da die öffentliche Meinung, wenn die Geschäfte nicht gut gehen, gern alles, was ihr nicht passt, als bolschewistisch ansieht, so wurde Tucholsky mitunter als Kommunist bezeichnet. Was früher der Jude gewesen ist, das ist heute für viele Staaten Mitteleuropas der Kommunist. Ein rechtloser Gejagter, an den sich jeder Polizeilümmel die Hacken abtreten darf. Und wenn ein Kommunist arm ist, sagen die Leute, er sei neidisch. Gehört er dem mittleren Bürgertum an, dann sagen sie, er sei ein Idiot, denn er handle gegen seine eigenen Interessen. Ist er aber reich, dann sagen sie, seine Lebensführung stehe nicht mit seinen Prinzipien in Einklang. Worauf denn zu fragen wäre, wann darf man eigentlich Kommunist sein? Parteiwirtschaft. Wie wäre es, wenn man nun einmal einen dämlichen kleinen Trick aus unserer Politik entfernte, der darin besteht, jeder gerade an der Macht befindlichen Partei vorzuwerfen, sie betreibe Parteiwirtschaft? Ja, was soll sie denn eigentlich sonst betreiben? Das Wohl der Allgemeinheit, ich weiß schon. Aber ich möchte nur einmal wissen, wozu denn Wahlen und Propaganda und Parteikampf da sein sollen, wenn nicht zu dem alleinigen Zweck, eine Partei an die Macht zu bringen. Und wenn sie dort angekommen ist, was hat sie zu tun? Natürlich ihre Macht zu gebrauchen. Das haben alle Parteien begriffen, mit Ausnahme der SPD, der man sehr zu Unrecht den Vorwurf macht, sie missbrauche ihre Machtstellung. Sie hat gar keine. Es mag ja sein, dass die Pöstchenverteilung für ihre Mitglieder angenehm ist. Ihre Macht hat sie nie richtig benutzt. Sie hat stets nur Kompromisse gemacht und die zu ihrem Schaden. Sind die Rechten an der Macht, so benutzen sie ihre Macht und sie tun Recht daran. Und das Zentrum, aber das ist ja in Deutschland immer an der Macht. Die Zeitungen kreischen gegen Moskau und das Land wird von Rom regiert. Doch sollte man mit jener tiefen Unehrlichkeit aufhören, jeder Regierung vorzuwerfen, sie sei eine Parteiregierung. Natürlich ist sie das und das soll sie auch sein. Dass aber in Deutschland der Begriff Partei bis auf das Rinnsteinniveau gesunken ist, das ist eine andere Sache. Und hier sollte man zupacken, der Rest ist Heuchelei. Das Niveau, auf dem sich die meisten deutschen politischen Debatten bewegen, ist kaum noch zu unterbieten. Sagt, was ihr wollt und sagt, was ihr tut, wenn ihr an der Macht seid. Euch dann noch Parteiwirtschaft vorzuwerfen, ist die Negierung jeder Politik. Erst habe ich gemerkt, wie es ist. Und dann habe ich verstanden, warum es so ist. Und dann begriffen, warum es nicht anders sein kann. Und doch möchte ich, dass es anders wird. T. als Kommunisten zu bezeichnen, das ist unrichtig. Er war nach dem Kriege Mitglied der SPD. Anderen Parteien hat er nicht angehört. Ein älterer, aber leicht besoffener Herr. Gestern Morgen sagst du meine Jattin, ich sei Friede, sag, heute ist Sonntag, ich werde mal ein bisschen rumhören, was die Leute so wählen tun. Man muss sie ja auf den Laufenden halten, das ist eine pathologische Pflicht. Ich hab nämlich einen selbstständigen Gemüseladen. Also, sie packt mir ein paar Stullen ein und ich zolle los. Zuerst war ich bei den Nazis, es ja Brauselimonade mit Schnaps. Und dann haben sie geübt, aufstehen, hinsetzen, weil sie nämlich Märsche gespielt haben. Und dann sind die ganzen Führers in den Saal gekommen, Jebbes auch. Und dann haben sie gebrüllt, Freiheit und Brot. Die Freiheit konnten wir gleich mitnehmen, das Brot hatten sie noch nicht da. Aber, schöne Lieder haben die gesungen. Als die liebe Morgensonne, zack, schien auf Mutters Jense klein. 2, 3, 4, zog ein Regiment von Hitler. Warte, man wird da wohl noch singen dürfen. Also, wie ich aus dem Lokal rauskomme, hat mir gesagt, Anton, du wählst nationalsozialistisch. Und dann war ich bei den Demokraten. Nee, also, das heißt, ich hab sie gesucht. Gibt's denn hier keine Demokraten, frag ich den einen. Mensch, sagt er, lebst du auf dem Mond? Die hast du noch nie gegeben und du gibst sie überhaupt nicht mehr. Und dann war ich, dann war ich bei den Sozis. Ich bin nämlich bei Lichte besehen ein alter, geübter Sozialdemokrat. Mein Vater war aktiver Unteroffizier. Da liegt die Disziplin so in der Familie. Also, wie ich in den Saal komme, da hat auch gerade einer so schön geredet. Und während die Leute schliefen, da sah ich zu den einen, der neben mir saß, Genosse, sah ich. Genosse, sag mal, wieso wärst du eigentlich SPD? Ich dachte, der Mann kippt mir vom Stuhl. Donnerwetter, sagt er, nun wähle ich schon 22 Jahre diese Partei. Aber warum ich das tue, das hat man noch nicht überlegt. Guck mal, ich bin in meinem Bezirksweder Schriftführer. Auf unsere Saalabende ist es immer so gemütlich. Wir kennen die Kneipe, das Bier ist auch gut. Am 1. Mai machen wir unseren Ausflug und abends das Fackelzug. Es hat sich alles so schön eingeschaukelt. Was brauchst du Grundsätze, wenn du ein Apparat hast? Und da hat der Mann recht. Wahrscheinlich werde ich diese Partei wählen. Naja, das ist so ein beruhigendes Gefühl. Man tut was vor der Revolution und weiß ganz genau, mit dieser Partei kommt sie ganz bestimmt nicht. Und das ist sehr wichtig für einen selbstständigen Gemüseladen. Ich wollte ja noch bei den Kommunisten gehen, aber ich konnte bloß noch von einer Laterne zur anderen. Und so bin ich dann nach Hause gekommen. Mutterkind, habe ich gesagt, Mutterkind, ich habe das deutsche Volk bei seiner Wahlvorbereitung studiert, besoffen bis zu Sachsen. Das auch, sag ich, aber das nur nebenbei. Na, was willst du nur wählen, du Suffkopf, sagst du? Moment, sage ich, Moment. Ich wähle eine Partei, die uns einen starken Mann gibt, wie unseren geliebten Kaiser Wilhelm und auch den Eulen Hindenburg, sagt. Sowie bei aller Aufrechterhaltung unserer verfassungsmäßigen Rechten ein Diktator wie Max Schmeling sagt, nieder mit Militär sagt und hoch die Reichswehr sagt. Der Reichstag muss aufgelöst werden, das Volk muss regieren, denn alle Rechte gehen von Volke aus. Und wenn einer ausgegangen ist, kommt er ja so bald nicht wieder, sagt. Wir brauchen eine Sowjetrepublik mit einem unumschränkten Offizier an der Spitze. Und dann bin ich aus Fenster gefallen. Nehmen wir noch eine kleine Molle, wa? Na Mensch, Sie müssen ja aus Hause, wa? Auf alle Fälle wünsche ich Sie eine vernichte Wahl. Halten Sie die Fahne hoch. Denn sehen Sie mal, die Wahl ist der Rummelplatz des kleinen Mannes. Einmal alle 4 Jahre. Da tun wir so, als ob wir täten. Aber aufgelöst und regiert werden wir doch. Gute Nacht. Neben der literarischen Arbeit hat sich T. bis zum Jahre 1930 als Pazifist schärfster Richtung in Deutschland betätigt und gegen die Kriegshetzerei gearbeitet, wo er nur konnte. In diesem Kampf ist es ihm um die Wirkung zu tun gewesen. Und diese ist bei Freund und Feind gleich stark gewesen. Der einst dem Feind die Hosen klopfte, der hieß wohl Gustav, der Verstopfte. Die Soldaten, ja, die taten für den Fürsten alles ganz umsonst. Und sie trugen bunte Fahnen und Gewehre, aber vorneweg marschiert vorm ganzen Heere eine Trommel, eine Trommel, eine Trommel. Radibim, radibam, radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Der brave Landsknecht braucht nichts tragen, denn dazu hat er seinen Wagen. Hinterm Rosse, beim Trosse, da fährt die Markethänderin. Und sie kennt vom Regiment die ganze Mannschaft, denn sie hatte schon mit jedem eine Bekanntschaft. Auf der Trommel, auf der Trommel, auf der Trommel. Radibim, radibam, radibommel. Vom vom Leibregiment, das sieht nach König Gustav nett. Der Hauptmann, einer von den Fetten, liegt gern bis mittags in den Betten, doch alleine, denn voll Weine, da verschenkt er ungern seine Gunst. Und im Dienst hält er die glasigen Augen offen, aber innerlich ist er total besoffen. Und er trägt den dicken Bauch wie eine Trommel, Radibim, Radibam, Radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Und so marschiert die ganze Bande Jahr ein Jahr aus durch fremde Lande. In den Städtchen die Mädchen, die kommen abends spät nach Haus. Der Soldat braucht niemals eine Wiegen, immer sieht er 20 Kinderköpfchen liegen. In der Trommel, in der Trommel, in der Trommel, Radibim, Radibam, Radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Es sterben auch mal Generale, die Trommel ruht im Arsenale. Im Gehäuse die Mäuse, die führen das alte Leben fort. Und sie fressen und sie lieben und sie raufen, machen Junge und sie streiten und sie saufen. In der Trommel, in der Trommel, in der Trommel, Ratibim, Ratibam, Ratibommel. Wie das Leibregiment, wie das Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Tucholsky hat zu den bestbezahltesten deutschen Journalisten gehört. Seit 1931 hat er so gut wie nichts publiziert. Seine publizistische Tätigkeit hat also lange vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten ihr Ende gefunden. Trotzdem wurde ihm 2 Jahre später die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt und seine in Deutschland befindlichen Vermögenswerte, Verlagsrechte, Honorare, pp. Sind beschlagnahmt worden. Rosen auf den Weg gestreut. 1931. Ihr müsst sie lieb und nett behandeln, erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, getreulich ihrer Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er sie ankläfft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Seelen hetzen, sag ja und Amen, aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügeln sie. So lobt den Herrn, denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießen sie, du lieber Himmel, schätzt ihr das Leben so hoch ein? Das ist ein Pazifistenfimmel. Wir möchten nicht gern Opfer sein. Und spürt ihr auch in eurem Bauch den Hitlerdolch tief bis zum Heft? Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Das Beschämende an diesem Gesindel, das den Faschismus stützt, dass ihm der Unfall auch nicht das Geringste nützt. Nachdem T. bereits als Tourist längere Sommeraufenthalte in Schweden genommen hatte, mietete er 1929 eine Villa in Hindås, um sich ständig in Schweden niederzulassen. Zahlreiche Reisen, die zu seiner Information und zur Hebung eines hartnäckigen Halsleidens dienten, führten ihn nach Frankreich, nach England, nach Österreich und der Schweiz. Sein fester Wohnsitz ist seit Januar 1930 Hindås, wo er seinen gesamten Hausstand und seine Bibliothek hat. Dr. Tucholsky hat den Wunsch, die schwedische Staatsangehörigkeit zu erwerben, falls das zulässig ist. Ein solcher Antrag wurde jedoch nicht mehr gestellt. Warum muss überall die Bosheit kochen? Warum? Pourquoi? Per qui? Why? Warum zerschlagen Völker sich die Knochen? Haske, wie groß? Darum, weil. Gewiss, die Menschen wollen alle essen. Gewiss, die Menschen dirigiert der Bauch. Ja, Kinder haben wir wirklich ganz vergessen. Nicht wahr, im Guten geht's ja auch. Das ist bei mir so, das ist bei dir so. Das ist dort so, das ist auch hier so. Das ist überall egal. Aber die Dummheit, die menschliche Dummheit, die ist international. Dein tiefstes Lebensgefühl. Wann hast du das gehabt? Mit einem Freund? Immer allein. Einmal, als du an der Brüstung des Holzbalkons standest, da lag das Schloss Gripsholm weit und kuppelig. Und da lag der See und Schweden und die staubig Waldecke. Und auf der dunkelgrün etikettierten Platte sang ein Kerl im Cockney-Englisch »What do you say?« Und da fühltest du... Ich bin. So war dein Lebensgefühl. Mit deiner Frau... Immer allein. Einmal, als du nachts nach Hause gekommen bist, von einer vergeblichen Attacke bei der großen Blonden, elegant blamiert, literarisch hinten runtergerutscht, gelackt, abgewinkt, danke, danke, da standest du vor deinem Nachttisch und sahst in das rosa Licht der Lampe und tatest dir leid, falsch leid, leid und fühltest, ich bin. So war dein Lebensgefühl. In der Masse? Immer allein. Es ist so selten, das Lebensgefühl. Casanova hatte es einmal. Vierter Band. Er sieht bei seiner geliebten Rosalinde zwei Kinder, die er ihr vor Jahren gemacht hat, schlafend, in einem Bett, Mädchen und Knabe. Sie zeigt sie ihm, hebt die Bettdecke hoch, die junge Sau. Die Mutter, um ihn anzugeilen, um ihm eine Freude zu machen, was weiß ich. Und er sieht, wie der Knabe im Schlummer seine Hand auf den Bauch des Mädchens gelegt hat. Da empfand ich, schreibt Casanova, meine tiefste Natur. Das war sein Lebensgefühl. Verschüttet ist es bei dir. Du wolltest leben und kamst nicht dazu. Du willst leben und vergisst es vor lauter Geschäftigkeit. Du willst das spüren, was in dir ist, und hast eifrig zu tun mit dem, was um dich ist. Verschüttet ist dein Lebensgefühl. Wenn du tot bist, wird es dir sehr leid tun. Noch ist Zeit. Zweites Kapitel. Ich weiß, dass ich nur einmal in meinem Leben geliebt habe. Glaub an eine Frau. Verzweifle an ihr. Führe ein Leben mit zwei Frauen. Stürze dich in die Welt. Zieh dich von ihr zurück. Und all diese Lebensgefühle hat schon einer vor dir gehabt. So hat schon einer geglaubt, gezweifelt, gelacht, geweint. Genau so. Für dich ist es Neuschnee, der da liegt. Es ist aber keiner. Es ist immer schon einer da gewesen. Die Tür zur Reporterabteilung steht offen. Jemand kommt herein. Dr. Jur Kurt Tucholsky. Er sieht sehr gut aus und ist furchtbar mokant. Im Oktober 1917 ist Mary Gerold aus Riga nach Kurland zum Stab der Artilleriefliegerschule Ost in Altautz Dienst verpflichtet worden. Hier ist Kurt Tucholsky als Kompanieschreiber stationiert. Er betreut außerdem die Bibliothek und die Druckerei. Im November 1917 kommt es zur ersten Annäherung zwischen ihm und der blonden, knapp 19-jährigen Baltin. Er wollte meine Hand küssen. Ich entzog sie ihm. Ob man sie heute Abend zu ein klein wenig Sekt erwarten darf? Ich war baff und kümmerte mich nicht um ihn. Ich weiß sehr wohl, der Zettel war ein bisschen geradeaus, aber ein kleiner Spaziergang wird manches wieder gut machen. Ist der Mensch gerieben? Eine Liebesgeschichte beginnt, festgehalten in seinen Briefen und in Mary Gerolds Tagebüchern, die aber, wie ihre Briefe ebenfalls, nur fragmentarisch zugänglich sind. Es ist eine Liebesgeschichte, die von Anfang an widersprüchlicher nicht sein kann. Denn der 27-jährige Dr. Jur Kurt Tucholsky, ein auch nicht mehr ganz unbekannter Literat und Publizist, ist kein Frauenverächter. Im Gegenteil. Er hat neben einer Verlobten in Berlin weitere Verhältnisse. Und behauptet doch nach einer ersten Begegnung mit Mary: Es ist nicht das langweilige Bedürfnis nach physischer Zärtlichkeit, dass ich ihre Hand streicheln will. Ich möchte gerne lernen, sie zu lieben. Ich bin mir genau bewusst, am Anfang eines sehr steilen, sehr schwierigen Weges zu stehen. Er erzählte mir, jemand hätte gesagt, in meiner Nähe könne man nicht warm werden. Doch er habe erkannt, dass unter der Eisdecke etwas anderes schlummert. Während er auf mich einredete, ging ein Zittern durch meinen Körper. Ich hörte zu und zählte die Quadrate auf der Tischdecke. Warum sträuben Sie sich? Es geschieht so unendlich selten, dass sich zwei Menschen verstehen. Warum zögern Sie? Gibst du dich keinem? Bist du nur blond und kühl? Demütigt dich ein starkes, heißes Gefühl? Wir sind allein. Aber einmal kann es auch anders sein. Einmal gib dich und siehst, dann wird aus Zweien wir beide und keiner ist mehr allein. Ich saß unbeweglich da und ließ mich von seinen Worten wie von einer Woge umspülen und wäre am liebsten aufgesprungen, hätte meine Arme um seinen Hals gelegt, hätte ihn zum glücklichsten Menschen unter der Sonne machen wollen. Doch das andere Ich in mir fesselte und knebelte mich. Und als Mary endlich nachgibt, jubelt er: Mätzchen, ich bin sehr froh, eine gefunden zu haben, die immer, ja, beides in einem sein wird. Eine liebe Gefährtin bei Tag und das andere. Es küsst ihn immer wie je, sein Nungo. Tucholskys Anreden für Mary wechseln. Die liebe Blonde wird zu Matz oder Matzlein, zu Meli oder Malzen und schließlich distanzierend vermännlicht zum Er. Tucholsky ist überwiegend ihr Nungo oder ebenfalls Er. Meli, er ist die einzige Frau, mit der ich zusammenleben möchte. Er? Mich heiraten? Nein, ich wäre ihm ein Hindernis. Er könnte das nicht schaffen, was er allein schaffen wird. Ich würde seinem Flug hinderlich sein. Der Künstler kann nicht schaffen und Brot verdienen. Darum sind auch die meisten Künstler ihn unglücklich. Mätzchen, ich komme zu dir nicht wie zu einer Freundin, sondern auch wie zu einer Mutter. Ich weiß sehr wohl, dass es klügere Frauen gibt und schönere. Aber ich weiß auch, dass ich mich bei keiner so aufgehoben fühle. So zu Hause. Ich entbehre meiner Mutter heute noch. Er hatte solchen Hunger nach Zärtlichkeit, die ihm in seiner Kindheit nicht zuteil geworden war. Und ich glaubte mir etwas zu vergeben, wenn ich ihm zeigte, dass er mein Leben war. Er hat es mit mir schwer gehabt, aber wenn er es nicht fühlt. Im April 1918 kann Tucholsky zur Feldpolizei nach Rumänien versetzt werden, was Beförderung, aber auch räumliche Trennung von Mary bedeutet. Er will ihren Rat, wie er sich entscheiden soll. Er soll tun, was das Beste für ihn ist. Ich will nicht schwach sein. Ich hasse Schwäche. Später, ihrem Tagebuch gegenüber, ist Mary aufrichtiger. Er sieht nicht. Er geht aus, das Glück zu suchen. Und das Glück war immer sein. Er hätte nicht fortgehen sollen. Mich lässt man nicht 6 Wochen allein. Mich darf man nicht allein lassen. Ich brauche Frauen wie die Luft. 24. April 1918, Tucholskys letzter Tag in Altautz. Wir gingen wieder in unser Wäldchen. Keiner sprach ein Wort. Beide heulten wir. Das Glück war zu groß, es musste so kommen. Er wird erraten haben, dass ich eine andere heiraten wollte, bevor ich ihn kennenlernte. Das ist vorbei. Und wenn ich ihn nicht bekommen kann, dann gar keine. Ende April 1918 trennt er sich in Berlin von seiner Verlobten Kitty Frankfurter. War sie es, die er 7 Jahre zuvor heiraten wollte? Denn Franz Kafka, der bei seiner Begegnung mit Tucholsky 1911 in Prag damals schon dessen Weltschmerzlichkeit erkannt hatte, notierte außerdem in seinem Tagebuch, er wird bald heiraten. Er übt eine Macht über mich aus, die ich kaum verstehe. Wenn nur alles nicht so ungewiss wäre, dass man sich sagt, es kann gehen, aber es kann auch nicht gehen. Ich bin zu alt, um etwa zu sagen, Raum ist in der kleinsten Hütte. Ich weiß zu viel von Ehen, um nicht zu empfinden, es muss pekuniär klappen. Tucholsky lebt nach dem Krieg in Berlin und wird zum wichtigsten Autor bei der aus der Schaubühne hervorgegangenen Weltbühne. Dem Blättchen, wie er es liebevoll ironisch nennt. Ist es nicht ein wahnsinniger Egoismus, dass er sich ganz und gar nicht um mich kümmert? Hätte ich dich zu mir bitten sollen? Ich kann dich natürlich jederzeit vor dem Verhungern schützen, aber ich würde dieses Experiment nicht einmal mit meiner Geliebten machen. Und wenn ich dich verliere? Aber ich verliere dich nicht. Wenn Nungo wüsste, wie es mir geht, ob er dann anders denken würde? Ich habe in der ganzen Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben, inzwischen ist das über ein Jahr, keinen Augenblick daran gezweifelt, dass wir uns so wiedersehen, wie wir das besprochen haben. Ich will aber, dass das unter ausreichender Sicherheit geschieht. Er ist doch die einzige Frau, mit der man zusammenleben möchte. Ich sehne mich nach Ruhe. Ruhe, Ruhe. Warum führe ich dieses Leben? Aus lauter Treue. Oder etwa, weil ihr Wahlspruch schon in Altautz lautete: Durchhalten, aushalten, Maul halten. Ich bin viel zu sehr überzeugt von der Stärke meines Ichs, als dass ich nicht immer mit mir und allem fertig werde. 8. Juli 1919. Tagebuchblätter, geschrieben für Meli. Es fehlt mir etwas. Ich lebe nur halb. Sehnsucht? Das deckt es nicht. Aber ich weiß, was es ist. Ich habe Hunger, Meli. Nach ihm. Und nur nach ihm. Um dir auch äußerlich das zu geben, was innerlich längst da ist. Und wenn alles Täuschung war mit uns? Was merkwürdig wäre nach so langer Zeit. Aber manche sagen, gerade, ihr liebt nur noch die Idee eurer selbst. Die Körper kennen sich nicht mehr. Ich glaub's nicht. Ist er wirklich der Richtige? Ich hab es nun satt. Ich möchte ihn gern wieder gebadet haben. So bis in jede Fingerspitze, Dame, rosig und von Blondheit. Komm her. Verhungern wirst du nicht. Eine einigermaßen vernünftige Pension wird sich finden und das Weitere erledige ich. Das ist einer der persönlichsten Briefe, die ich dir bisher geschrieben habe. Mir läuft der Mund vor Wut über, dieser Grasaffe, was der sich einbildet. Er denkt, so ein kleines Provinzmädchen, mit der kann man es versuchen, Ball zu spielen. Der große Mann so von oben herab, aus Großzügigkeit bringe ich dich irgendwie unter. Dass er das nicht lernen kann, dass man mich nicht herbekommen kann, sondern dass ich komme oder nicht komme. Mädchen, warum hast du dich so geärgert? Das passt gar nicht zu dir. Eben weil du selbstständig und stolz bist. Eben deshalb solltest du nicht glauben, dass ich ein deutscher Skatpapa bin, der seine Frau beglückt. Es beschenkt dich keiner. Es tut nur einer seine Pflicht. Darin liegt keine Annahme deiner Schwäche. Darin liegt der Wunsch des Mannes, der Frau zu helfen, die zu ihm gehört. Nicht die ihm gehört. Ich bitte dich, mir zu schreiben, ob und wann du kommst. Ich fühle, dass nach den ersten Worten dann alles wieder da sein wird wie damals. Da ist die Stadt. Und da bin ich. Wir warten. Tritt nur herein. in diesem bunten Zaubergarten. Denn wir sind dein. Du bist noch jung. Die Feuer sind entglommen. Biss, Kampf und Ruhe. Doch einmal wirst du leise kommen vom Er zum Du. Nungo, du sage ich zu so vielen, habe ich gesagt und werde wohl noch sagen. Aber Er gibt es nur einen. Berry Gerold kommt im Januar 1920 nach Berlin, kurz vor Tucholskys 30. Geburtstag. Er ist nicht am Bahnhof, um sie zu empfangen. Und als sie sich Tage später endlich gegenüberstehen, fragt sich Mary erschrocken: Dieser fremde Mann ist es, den du 2 Jahre so geliebt hast? Es ist nur noch nicht so vertraut geworden, wie ich es gerne haben möchte. Es war eine Mauer um ihn. Ich kam nicht an ihn heran. Wie es in mir ausschaut, das braucht der andere nicht zu wissen und das soll er nicht wissen. Es ist irgendetwas zwischen uns, was vielleicht wirklich in der völligen Verschiedenheit zweier Naturen begründet liegt. Du bist kalt, wo ich glühe. Und du bist entflammt, soweit du das sein kannst, wo ich eiskalt bin. Wohin soll das gehen? Es fängt bei äußeren Dingen an und hört bei erotischen auf. Gegen seine Natur kann man nicht. Ich fühle, dass ich ihm nicht genüge. Und darum wollen wir es bei der Ouvertüre lassen. Wollen wir uns nicht mehr quälen. Denn das kann man nicht ertragen, ohne daran kaputt zu gehen. Ich habe dich 2 Jahre hindurch geliebt, wie man nur jemanden lieben kann. Und was geht nun hier vor? Es ist wie, wenn eine Glaswand zwischen uns ist. Und ich kann sie nicht brechen. Dass man sich in 2 Jahren fremd wird, ist meiner Ansicht nach kein Wunder. Haben wir uns ineinander getäuscht? Es ist menschlich. Und es bleibt die Erinnerung an eine wunderschöne Zeit. Ich sehe hier nun gar keinen Ausweg. Vergessen kann und will ich nicht. Hoffnungen habe ich auch nicht. Ich muss es. Und dich gehen lassen. Ich bin nicht zärtlich, hat er gesagt. Wenn er sehen könnte, wie hingebend und nur für ihn lebend ich in meinem Inneren bin. Vielleicht hätte ich es äußerlich gelernt, wenn er etwas mehr Geduld mit mir gehabt hätte. Auch weitere Briefe im Februar 1920 sind Hilferufe Marys, die ihr Nungo jedoch ebenfalls nicht zur Kenntnis nimmt. Er heiratet stattdessen 10 Wochen nach der Trennung von ihr am 3. Mai 1920 die Ärztin Else Weil, das einstige Vorbild für die Claire Figur in seinem so erfolgreichen Rheinsberg-Buch von 1912. Einmal legte Claire die Hand auf den Bootsrand. Es war eine erfahrene Hand. Die Fingerspitzen wussten um die Wirkung ihrer Zärtlichkeiten. Kräftig und sicher spielten die Gelenke. Aber ist das Sommermärchen von gestern wiederholbar? Und kann es von Dauer sein? Offenbar ahnt Tucholsky schon bald, dass die überstürzte Heirat sinnlos war. Doch erst 3 Jahre später, im Juni 1923, verlässt er endgültig die gemeinsame Wohnung. Seine alte Leidenschaft für Mary ist da schon längst wieder erwacht. Warum er überhaupt so plötzlich in eine Ehe geflüchtet war, diese Frage ist häufig gestellt worden. Vielleicht hat er geheiratet, weil er die Leere nach unserem Auseinandergehen nicht ertragen hat. Ach, es gibt dafür so viele Gründe. Ob er glücklich ist? Sehnsucht. Sehnsucht nach der Erfüllung. Fast alles auf der Welt war zu befriedigen. Beinahe jede Sehnsucht war zu erfüllen. Nur diese nicht. Was war von oben betrachtet ein Liebender? Ein Narr. Wenn sich ihm das geliebte Herz eröffnete, schwieg er, satt und zufrieden. Ganze Literaturen wären nicht, riegelten die Mädchen ihre Türen auf. Wir haben einander ganz und doch sehnen wir uns. Wir spüren es in allen Altern. Es gibt keine tiefere Sehnsucht als diese. Die Sehnsucht nach der Erfüllung. Sie kann nicht befriedigt werden. Vielleicht ist es aus der Entfernung wirklich viel schöner. Die Nähe enttäuscht letzten Endes immer. Schon 3 Monate nach seiner Eheschließung beginnt er eine fiktive Zwiesprache mit Mary in seinem blauen Tagebuch. Ich weiß heute alles. Wie du im ungünstigsten Augenblick kamst. Wie ich damals kein Geld hatte. Wie mir alles fremd, unbequem war. Wie ich dich liebte und wie du mich zugleich abstießest. Abstießest, ohne es zu wollen. Wie ich viel zu ungeduldig war, zu rasch, zu schnell im Erotischen wie im Menschlichen. wie ich Fehler auf Fehler beging und weiß heute, dass ich nur ein einziges Mal in meinem Leben geliebt habe. Ich kann mir seitdem alles denken, aber keine Liebe mehr. Ich weiß nicht, wie du dich in meinem gespaltenen und nervösen Leben einordnen würdest. Und dass ich doch so führen muss, um weiterzukommen. Ob wir noch einmal zusammenkommen? Jemand zieht den Hut, Nungo, als ob er auf mich gewartet hätte. Ich habe dich auf der Straße getroffen und bin ein Stückchen mit dir gegangen. Das erste Mal seit damals haben wir länger als 2 Minuten miteinander gesprochen. Und es ist noch da. Noch. Wie lange noch? Denn schließlich ist es doch eine Frage der Zeit, dass dich ein anderer liebt. Und ich mag das nicht ausdenken. Augen und Bewegungen. Alles wie einst. Die Brust ist dir voller geworden. Und mir krampfte sich alles zusammen. Was habe ich getan? Es ist das Schlimmste passiert, was geschehen kann. Eine Liebe, die nicht zu Ende geliebt ist. Ich habe alles gewusst und verscherzt. Ich war damals nicht reif, ihn zu lieben. Zu lieben schon, aber nicht reif, ihm Kameradin zu sein. Bin ich es jetzt? Wir sind beide viel weiter, als wir es im Januar 1920 waren. Alles Kleinliche ist abgefallen. Ich kann es nicht verstehen, wieso 2 Menschen, die sich lieben, auseinandergehen, ohne jeglichen Grund. Ist er wirklich wieder da? Ich will dieses Mal nicht ungeduldig sein. Wir wollen abwarten, wie es geht. Ich glaube, es wird gehen. Er soll nicht wieder weggehen, nein? Ob er sich nach mir sehnt? Wir gehören doch zusammen. Wir waren 2 Farben, die einander ergänzten. Ich will ihm nur sagen, dass ich heute weiß, wie ich die 2 bösesten Fehler meines Lebens begangen habe. Mit ihm und dann später. Ob das je wieder gut zu machen sein wird? Ich ginge heute noch hin und bäte ihn um Verzeihung. Was soll ich ihm verzeihen? Ich muss ihm nur immer und immer wieder danken für alles. Was sie dir erzählt haben, dass auch die heißeste Liebe einmal nachlässt, das ist natürlich richtig und falsch. Denn sie lässt nicht nach. Sie wird nur ganz anders und man küsst nach 10 Jahren nicht mehr so heiß, aber inniger und viel verstehender. Nur, dass es nicht oft vorkommt, weil die Mehrzahl die Nacht mit dem Tag verwechseln und das Boudoir mit dem Wohnzimmer und dann wundern sie sich, dass es nicht ewig vorhält. Das hält allerdings nicht lange vor. Aber etwas anderes. Mili? Mary ist hin und her gerissen. Am Ende überwindet sie aber doch ihre Zweifel. Es war der schönste Brief seit 2 Jahren, weil vor Mili etwas gestanden hat. Seine. Von dem ich nicht genau gewusst habe, ob es noch da wäre. Der Brief sollte eigentlich noch etwas netter sein, aber dagegen sträubte sich meine Feder. Im Februar 1923 folgt ein gemeinsamer Kurzurlaub am Schweriner See. Liebste, ich danke dir für diese Tage. Ich kenne keine schöneren. Du bist in meinem Blut. Gibt es noch 2? Mili und Nungo? Es gibt wohl nur 1 Ding. Uns. Geh nicht wieder fort. Ich küsse dich überall hin. Ich bin so aufgepulvert wie seit Jahren nicht. Weil ich weiß, für wen das alles. Es gibt Tage, an denen ich ganz froh bin. An denen ich mich ihm ganz nahe fühle. Und dann wieder gehen wir nebeneinander. Ich fühle seine Hand und bekomme einen Schrecken und frage mich, wer er ist. Er scheint mir dann so fremd. So unendlich fern. Kann er begreifen, dass es auf einen Mann lastet, nicht alles und noch mehr geben zu können? Der äußerlich wenig ist und fast nichts hat? Wo nur der finanzielle Untergrund maßgebend ist? Das lastet auf mir. Das quält mich. Was mich aufrecht hält, ist er. Es ist mein Verhängnis, dass ich mich, mein Ich, völlig aufgebe und nur noch für und in dem anderen lebe. Nungo, dräng er nicht so sehr. Dadurch macht er mich noch befangener. Er sagt so selten so und so sieht es in meinem Innern aus. Wenn er es tat, war es wie ein warmer Frühlingsregen. Hat er kein Vertrauen? Er hat mich ganz? So, wie ich noch nie eine Frau geliebt habe. Als Freundin, Kamerad, Frau, Mädchen und nah in der Nacht. So liebe ich ihn. Er ist mir alles. Weiß er das nicht? Will er mir alles sein? Immer fragt und fragt er und fühlt nichts und glaubt nichts. Ich bin doch da. Ich kann gar nicht näher kommen. Er soll nicht immer drängen, dass ich ihm was sagen soll. Vielleicht werde ich es nie können. Es ist nicht eine Willenssache. Es muss ganz von alleine kommen und da sein. Immer seine Meli. Manchmal ist Angst um ein Glück größer als das Glück selbst. Grundlos und sinnlos. Ich zittere, du könntest mir jemals wieder verloren gehen. Ich bin unglücklich, weil er nicht glücklich ist. Weil er Kummer hat, weil er lebensmüde ist und weil ich ihn nicht froh machen kann. Weil ich seine Traurigkeit durch mein verschlossenes und zurückhaltendes Wesen verstärke. Was soll ich tun? Hab ein Jahr mit mir Zeit. Ich bin ja viel ungeduldiger als er. Ich gebe zu, ich bin gewohnt, ganz zu besitzen. Es ist das erste Mal, wo ich so gehemmt bin. Ich habe mir oft gesagt, was willst du noch? Du hast ihn ja. Nicht genug. Nicht genug. Nie genug. Ich finde keine Befreiung. Eine unerklärliche Furcht durchzieht meinen Körper. Mir wird heiß vor Angst. Wovor? Ist es der Altersunterschied? Für ihn gibt es nichts Neues mehr. Alles ist in allen nur denkbaren Nuancen durchlebt. Er trägt so viel mit sich. Ich fühle es doch. Es ist der Vorsprung, den er hat und den ich nie erreichen kann. Für mich ist das Erleben neu, unbekannt. Für ihn Vergleich, Aufklingen einer Seite. So wie er um mich zittert, so zittere ich um ihn. Eben weil ich viel weiß und erlebt habe, ist mir beseligend neu dieses weiße, reine Schneefeld, auf dem noch keines Menschen Fuß gegangen ist. Eben weil ich älter bin, kann ich es mit nichts vergleichen. Das andere fällt in meine grüne Jugend. Und da erlebt man nicht so tief. Ich will mich an etwas ganz verlieren. Ich weiß, dass mir das Leben erschwert. Ich will aber nicht halb sein, nur halb ausgefüllt, nur halb glücklich. Ich weiß, dass er rührend um mich besorgt ist, dass er mich gern hat. Aber das Letzte, das Allerletzte, vielleicht besitzt er es gar nicht mehr. Hat es an 100 Stellen verbraucht und ich erwarte etwas von ihm, das er nicht zu geben hat. Wäre ich sorglos und unbelastet, er hätte mich ganz. Das ist es, was es schwer macht, das allein. Wenn ich mir und ihm das Leben schwer mache, so geschieht das aus Heidenangst, dass ich ihm nicht genüge. Ich habe Angst, dass ich zu alt für ihn bin. Angst, dass ihn meine Sorgen scheu machen. Das Herz voller Angst. Ja, darfst du denn einen anderen Menschen an deinen Jammer ketten, an dieses unerfüllte, halbgescheiterte, kaputtgemachte und deutsche Leben niederster Observanz? Ich weiß nicht ein noch aus. Es wäre besser, ich könnte oberflächlicher lieben. Vielleicht lerne ich es noch, mich nicht an etwas ganz zu hängen. Er weiß nicht, was er mir geben kann. Das kann er nicht wissen, auch wenn er eine so fein empfindende Frau ist. Er weiß nicht, wie froh und frei ein Tag nach solcher Nacht ist, wie alles mitklingt und wie er in mir ist. Aber am nächsten Abend sieht es aus, als ob nichts gewesen wäre. Kein Blick, kein Herzschlag, nichts mehr zu erkennen. Ich führe das nur an, weil er scheinbar nicht weiß, dass es ohne ihn nicht geht. Und dass immer, nach der Trennung, die ich mir nicht vorstellen kann und wenn ich noch so viel Glück hätte, immer Nachklänge. Aber du hättest sie doch glücklich machen können. Und wie schön wäre erst das gewesen. Ende 1923 ist auch der Autor Kurt Tucholsky sehr deutschlandmüde. Er kann dort nicht mehr schreiben. Weil mir die Zeit dagegen zu sein scheint. In einem schlecht geheizten Warteraum voll bösartiger Irrer liest man keine lyrischen Gedichte vor. Wenn irgendeiner uns in das Ausland unter richtige Menschen holt, damit wir wieder einen klaren Kopf bekommen, Übersicht und Festigkeit, dann will ich es wieder versuchen. Bis dahin bleibt nur eins. Schweigen. Schweigen. Schweigen. Jungchen, mir ist ganz schwer, wenn er so traurig ist. Was in seiner Kraft steht, tut er doch. Warum so gedrückt? Es geht anderen nicht besser und könnte ihm noch 100-mal schlechter gehen. Wenn er immer wieder sagt, es macht ihm alles keinen Spaß mehr und er möchte nicht mehr mitmachen, ihm ist alles egal, dann könnte ich mich totheulen, weil er so kalt und gleichgültig ist. Er hat im Spaß gesagt, er könne in aller Ruhe und ohne Bedauern ein Ende machen. Und wenn ich ihn dann gefragt habe, ob ich auch was abbekomme, hat er gelacht und gesagt, warum du? Du wirst leben. Nungo dumm. Weiß nicht, dass Meli traurig ist, wenn Nungo traurig und sich freut, wenn Nungo froh ist und auch nicht mehr mag, wenn Nungo nicht mehr mag. Zu seinem 34. Geburtstag wünscht Mary ihm daher Raum und Zeit und einen Piepmatz an der Wand. und hohe, breite Fenster auf einen Park hinaus. Und ein Land, das er bejaht. Und ein Leben, das lebenswert ist. Am 6. April 1924 geht Tucholsky als Auslandskorrespondent nach Paris. Knapp 2 Monate nach der gerichtlichen Scheidung von Dr. Else Tucholsky-Weil. Von nun an lebt Tucholsky bis zu seinem Tod vorwiegend im europäischen Ausland und kehrt selten und nur noch besuchsweise nach Berlin und Deutschland zurück. Du gutes Mondkalb. Nu, wann kommt nach Paris? Vorläufige Stellung hat schon für ihn. Sehr anstrengend. 24 Stunden Dienst. Bei älterem, alleinliegenden Herr. Mätzchen, ich bin jetzt 3 Monate ohne Frau. Und du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Zustand das ist. Ich bin ganz krank. Und wie viel leichter ist es, wenn man einen zur Seite hat, der zu einem hält. Und der abends da ist und wärmt. Und der immer, hör er, immer zu einem gehört. Auch an grauen Tagen, gerade an den grauen Tagen. Aber darf nicht mit Launen plagen und muss nie, nie eifersüchtig auf eine Sache sein, auf Nungos Arbeit. Ist völlig geistesabwesend, wenn klappert. Diese Madame Muse ist also die einzige, die mir verstattet ist, wa? Aus Briefen kann man viel herauslesen, am meisten zwischen den Zeilen. Weiß doch, wie Nungo ist und war. Gewiss kann er tun und lassen, was er will, aber ich möchte nicht auf Flugsand bauen. Ich führe hier ein Leben, ganz kleinbürgerlich und bieder und bin allein wie noch nie. Hat viele mutlose Tage. Soll herkommen, braucht so nötig Frau. Hat nun langsam erkannt, dass man bloß gut leben kann, wenn man einen hat, für den man lebt. Hole mich. Erlöse mich. Am 30. August 1924 heiraten Mary Gerold und Kurt Tucholsky in Berlin und übersiedeln am 16. September als Ehepaar nach Paris. Es gibt hier so viel zu staunen, dass ich mich erst etwas gewöhnen muss. Ich bin täglich meine 8 bis 9 Stunden unterwegs. Das erste Ehejahr ist das harmonischste. Nach mehrfachem Wohnungswechsel allerdings und der wohl doch nicht so erfreulichen gemeinsamen Pyrenäenreise stellt sich eine Krise ein. Als wir nach Fontainebleau zogen und nur ab und zu für einige Tage im Monat nach Paris fuhren. Ihm fehlte die Reibung mit der Stadt, obwohl er sich nach Stille sehnte. Doch die Einsamkeit bedrückt ihn, machte ihn gribbelig, nervös, so nach der Melodie »Da, wo ich nicht bin, ist das Glück«. Am 3. Dezember 1926 meldet ein Telegramm den Tod Siegfried Jakobsons. Die Weltbühne ist herrenlos. Tucholsky reist mit Mary sofort nach Berlin. Bisher war er noch immer der große Junge und S.J. der Mentor. Nun stand er alleingelassen da und musste erwachsen werden. Er will das Lebenswerk des väterlichen Freundes und Lehrers unbedingt bewahren. Also erscheint die Weltbühne wie gewohnt weiter. Doch für Tucholskys Schmerz über den Verlust seines Mentors ist das kein Trost. Du gingst und nahmst mit dir das Licht. Es war, als wenn ein feines Porzellan zerbricht, als wenn ein schmaler Schatten fällt und müde von dem Kampf mit dieser Welt vergrubst du dich in feuchte, schwarze Erde. Kein War, kein Werde. Verschlossen ist das Tor, das zu dir führt. Im Dunkel lehne ich davor. Mich friert. Da trat ein Geschlagener stolpernd über die Stufen zum Rednerpult, hilflos, verlegen lächelnd über sein Missgeschick, der endgültig alleingebliebene, einsame Kaspar Hauser. Beschreibt eine Zeitzeugin die Trauerfeier am 19. Dezember 1926 im Deutschen Theater. Tucholsky spricht im Namen der Weltbühnenmitarbeiter die Gedenkworte und damit auch in seiner neuen Verantwortung für das Blättchen, dessen veränderter Untertitel nun lautet »Begründet von Siegfried Jakobsohn, Herausgeber Kurt Tucholsky«. Doch kann ihn diese neue Tätigkeit als Oberschriftleitungsherausgeber wirklich befriedigen, während Mary allein weiter in Paris lebt? Wenn du mir bloß einen Rat geben könntest. Für Berlin? Sicherheit der Position? Erhaltung der Publikationsmöglichkeit? Gegen Berlin? Alles zerflattert einem unter den Fingern. Gefahr, dass die Produktion nachlässt, wegen nicht guter Laune und Mangel an Konzentration. Ich verblöde völlig. Mir bekommt die Stadt nicht. Alle meine schlechten Eigenschaften entfalten sich in ihr. Warum soll in Berlin alles unter den Fingern zerflattern und keine Konzentration möglich sein? Im Gegenteil. Da er die Stadt und die Leute nicht liebt, kann sie ihm also nichts bieten und ihn nicht ablenken. Er kämpft immer gegen Phantome. Entweder er ist ein freier Mensch, dann kann er genauso frei leben wie in Paris. Er redet sich zu 50% künstlichen Schwierigkeiten und in Abneigung zur Stadt und Leuten, die vollkommen unnotwendig sind. Das Allerschlimmste ist, ich will das alles gar nicht und habe nicht den Mut, Nein zu sagen. Ich bin so müde. Gebe ich's Blättchen jetzt aber ab, dann ist es in ein paar Wochen kaputt. Was soll ich nur tun? Was geht mich denn das Ganze an? Gar nichts. Mit derselben Energie, mit der er unglücklich ist, könnte er auch glücklich sein. Dass ich mit derselben Energie auch glücklich sein kann, das ist wahr. Schreibst aber nicht, was du eigentlich bei der ganzen Geschichte willst. Das ist doch immerhin eine dicke Hauptsache. Sag's mal. Sein alter Nungo. Lebenserschwerer und Dichter Ade. Er ist doch sonst ein so großer Egoist. Warum denn diese plötzliche Zurückstellung seiner Person? Dank auch für sonst so ein großer Egoist. Aber das muss wohl so sein. Hat ihn sehr lieb und wird viel Zeit brauchen, ihn sich zu erobern. Kann noch? Darf noch? Dass Fehler vorgekommen sind, weiß. Ich weiß auch, wie sehr ich daran schuld bin. Wolken sind dafür da, dass sie vorüberziehen. Ich möchte wieder zusammenwachsen. Auseinander ist es noch nicht. Lockerung ist kein Ende. Und während die Sehnsuchtsrufe an seine Pariser Beichtbüchse weiter ertönen, die bei ihm auch das Ressort Lebensmut betreut. Nun sei er gescheit und wenn er herkommt und es gut geht, dann soll wieder Maler sein und zusammenwachsen. Weiß Mary da eigentlich, was ihr Nungo inzwischen in Berlin so treibt? Ende Januar 1927 begegnete er auf einem Künstlerball der Journalistin Lisa Matthias. Sie nennt ihn den von mir geliebten Peter Panther, enorm anregend und ein goldiger Frechmops, furchtbar vergnügt und beinahe zu witzig, mit gut aussehendem Kopf, nur ein bisschen zu dick im Ganzen. Mit dieser selbstbewussten Frau hat er bald ein mehrjähriges, enges Liebesverhältnis und sie wird zum Vorbild für seine Ur-Berliner Lottchenfigur, deren Geschichten ab 1928 in der Vossischen Zeitung erscheinen. Ich roch etwas. Er war plötzlich anders. Aber ich kann nicht teilen. Und ich wollte nicht im Weg stehen. Wir Männer aus Berlin und Neukölln, wir wissen leider nicht, was wir wollen. Wir piesacken uns und unsere Frauen. Uns sollten sie mal den Hintern aushauen. Bilams Esel, ich und du. Gott schenke uns allen die ewige Ruhe. Amen. Doch diese lyrische Selbstkritik steht im Widerspruch zu seinen Behauptungen gegenüber Lisa Matthias. Ich habe viel weniger Talent zum Doppelleben, als du denkst, weil ich dir wirklich gern habe und falle dann immer gleich schräg nach vorn. Es gibt Tage, wo ich nicht schreiben könnte, ohne zu lügen. Ich weiß, dass wir beide nur nett sind, wenn wir uns sporadisch sehen. Mit klarerem Sinn ward nie ein Weib gefreit. Die Hose habe ich gar nicht voll, die Seele wesentlich mehr. Ich weiß nicht genau, was ich will, aber sehr genau, was ich nicht will. Es liegt zurzeit das Schiff etwas schief. Und da soll man nicht wackeln. Lisa Matthias ahnt natürlich, was er meint und schreibt ihm: Mach dir doch nichts vor. Wieso liegt das Schiff schief? Willst du dich von deiner Frau trennen? Ich bin vorerst sicher dagegen. Aber nicht nur Eheprobleme und die Herausgebertätigkeit belasten Tucholsky, sondern auch sein Gesundheitszustand. Hartnäckige Nasen- und Kopfschmerzen erfordern mehrfach Sanatoriumsaufenthalte und werden ihn bis ans Lebensende quälen. Er entschließt sich, Berlin nun doch endgültig zu verlassen. Guten Tag, Paris. Ich kenne das Skelett und liebe dich doch. Es ist vielleicht die tiefste und die stärkste Liebe, die einer lieben kann. Die unromantische, klar erkennende und doch verehrende Zuneigung. Eine gleichmäßig brennende Leidenschaft zur schönsten Stadt der Welt. Er überlässt einem anderen den Platz des verantwortlichen Redakteurs und erneut ändert sich das Titelblatt der Weltbühne. Begründet von Siegfried Jakobsohn unter Mitarbeit von Kurt Tucholsky, geleitet von Karl von Ossietzky. Zu Mary hält er vorrangig nur brieflich Kontakt, da er fast ständig auf Reisen ist. Liebes Malzen. Wie wird alles werden, fragt sich sehr unglücklich und zerfallen mit der gesamten Welt Nangel. Hat Manneskrise, weiß ziemlich genau, was ihm fehlt. Es ist sehr übel, weil kein Geld hat, um zu schweigen und immer zu schweigen. Ich bin auch ganz down und zusammengeklappt. Ich höre noch ab und zu seine Worte, aber Nebel liegt vor meinen Augen und Ohren. Es ist nicht nur eine Grenze zwischen uns, sondern ein Weltall. Ich habe auch nicht mehr die Kraft, stark und inbrünstig zu wünschen. Was machst du? Schreiben tust du nicht. Betrügst mir? Wenn ja, warum nicht? Badest du im Anschluss daran? Ich bin sehr alt geworden. Such dir mal einen neuen, einen Jüngen. 1928 berichtet ihm Mary von einem Verehrer in Italien. Was macht? Lehnt sich trostbedürftig an einen an? Gut, dann muss aber Jänner zahlen, das ist so ausgemacht. Zurück ins Fresstöpfchen ist nicht. Sie, die Madame, hat es satt und er gönnt sie keinem anderen, wertet Lisa Matthias seine Reaktion eindeutig als Eifersucht. Der kleine Tod, den man erleidet, wenn einem eine Frau entgleitet. Weil immer große Liebe, wenn entfernt, muss lange ausruhen und schweigen. Ich bin so menschenmüde und leer. Ende September 1928 will Tucholsky mit Mary in Paris erneut ein gemeinsames Leben führen. Sie soll, lässt er sie wissen, keine Angst haben. Er sei nicht mehr nervös, sondern gelassen und ruhig. Dein ehemaliger Ausreiser und Gatte Nangel. Ich komme doch stets nach den Exzessen zu dir und kann dich nicht vergessen. So gib mir denn nach langem Wandern die Summe aller jenen andern. Sei du die Welt für einen Mann, weil er nicht alle haben kann. Doch Mary weiß inzwischen, ihre Ehe ist nicht mehr zu retten und sie verlässt ihn am 20. November 1928 endgültig. Lieber Nungo, immer wieder setzt sich einer seit 11 Jahren in den Zug und fährt fort. Und immer wieder blutet es von Neuem. Sein Beuteltier reißt sich jetzt los. Geht fort auf zitternden Beinen und mit Angst vor dem Leben und vor den fremden Menschen und dem Alleinsein. Aber es war zu groß und zu schön, als es anfing, um es hässlich enden zu lassen. Kommt, wenn es braucht und ruft, ist der rote Faden. Seine Mili. Diesen Abschiedsbrief wird er zerlesen und zerknüllt zeitlebens in seiner Brieftasche tragen. Äußerlich allerdings reagiert er nur sehr lakonisch und scheinbar unbeeindruckt, als er ihr brieflich mitteilt: Wünscht ihm alles Gute und muss sich das erst nur alles ausklamüsern. Ich habe zunächst keinem etwas gesagt. Du seiest nach Berlin gefahren und fertig. Erst 2 Jahre später im Gedicht Aus wird der tiefe Schmerz über diese Trennung spürbar und voller Trauer ausgesprochen. Einmal müssen zwei auseinandergehen. Einmal will einer den anderen nicht mehr verstehen. Einmal gabelt sich jeder Weg und jeder geht allein. Wer ist daran schuld? Es gibt keine Schuld. Es gibt nur einen Ablauf der Zeit. Solche Straßen schneiden sich in der Unendlichkeit. Jeder trägt den anderen mit sich herum. Etwas bleibt immer zurück. Jeder geht seinem kleinen Schicksal zu. Leben ist Wandlung. Jedes Ich sucht ein Du. Jeder sucht seine Zukunft und geht nun mit stockendem Fuß, vorwärts gerissen vom Willen, ohne Erklärung und ohne Gruß in ein fernes Land. Lisa Matthias tröstet ihn zunächst erfolgreich über den Trennungsschmerz hinweg. Zugleich bleibt ihm jedoch weiterhin der briefliche Gedankenaustausch mit Mary unverzichtbar, seiner bisher schon verständnisvollsten Klagemauer. Ich habe einen Sack voll Kummer, wie üblich. Glück ist etwas Negatives. Man mag alles nicht mehr. Ich möchte lieber mit mir befreundet als ich selbst sein. Ja, merkt er denn nicht, dass das alles Verzweiflung ist? Aber noch ist er produktiv, sodass er im Sommer 1929 Deutschland, Deutschland über alles, sein Buch über das verfluchte Rotzland vorlegen kann. Darin nach aggressivster Kritik am Schluss sein Bekenntnis zur Heimat. Nun haben wir auf 225 Seiten Nein gesagt. Nein aus Mitleid und Nein aus Liebe. Nein aus Hass und Nein aus Leidenschaft. Und nun wollen wir einmal Ja sagen. Ja zu der Landschaft und zu dem Land Deutschland. Dem Land, in dem wir geboren sind und dessen Sprache wir sprechen. Der Staat schere sich fort, wenn wir unsere Heimat lieben. Es ist ja nicht wahr, dass jene, die sich national nennen und nichts sind, als bürgerlich-militaristisch dieses Land und seine Sprache gepachtet haben. Wir sind auch noch da. Die öffentliche Meinung über das Buch ist tief gespalten, nicht zuletzt wegen der entlarvenden Fotomontagen von John Hartfield. Die Presse lobt, die Presse tobt, so die Verlagsanzeige. Und selbst Mary weist warnend hin auf die sittliche Entrüstung von vielen. Wenn ich hier nicht Rückgrat zeige, dann ist es überhaupt aus. Die Frage meiner künstlerischen Freiheit kann ich nicht einmal diskutieren. Ich bin ein toter Mann, wenn ich nicht frei schreiben kann. Berlin, 18. März 1930. Ferne sei es mir, hysterisch den Weltuntergang zu sehen. Aber mir ist verdammt unbehaglich, dass er etwa Unannehmlichkeiten meinetwegen haben sollte. Er heißt doch nun so wie ich. Und wenn Sie ihm nun deshalb an den Kanthaken gehen? Wenn er es für nötig und richtig hält, bin ich gern bereit, ihm einen Brief zu schreiben mit falschem Datum, wo drin steht, wir hätten uns wegen Politik getrennt. Ich sei links und er sei rechts. Na, nun lacht er. Ich lache ja auch. Seine Beziehung mit Lisa Matthias zerbricht Anfang 1931 endgültig. Da hat Tucholsky schon 2 Jahre zuvor eine Villa in Hindos gemietet und dort die 7 Jahre jüngere Gertrude Meyer kennengelernt. Sie ist nicht nur seine Sekretärin, als er nun seinen ständigen Aufenthalt in Schweden nimmt. Sein Lottchen hatte inzwischen in Briefen schon ihr vernichtendes Urteil über ihn gefällt. Er ist und bleibt verhurt. Nichts als das. Und es wird immer schlimmer, so richtig vom Bett weg ins andere. Ich empfand ihn als eiskalten Menschen, einer Leidenschaft wohl kaum fähig. Und auch ihr Abschiedsbrief an ihn direkt endet voller Wut. Ich wünsche dir von Herzen kein Glück. Es war alles ein Irrtum, Gott sei Dank ein reparabler. Eine weitere Berliner Verehrerin zeichnet dagegen ein ganz anderes Bild von Tucholsky. Sagen Sie Ihrer momentanen Frau oder Freundin, Sie seien zwar einer der schwierigsten, aber einer der charmantesten und der entzückendste Mann der Welt. Sie solle sie gut festhalten. Das mit die Weiber. Ich hab immer gefunden, am Tag ist es nicht mit sie. Noch einmal gelingt dem 1931 mit Schloss Gripsholm ein höchst originelles Stück Prosa, formal anknüpfend an Rheinsberg. Die weibliche Hauptfigur hat auch in dieser neuen, nun jedoch tragikomischen Sommergeschichte wieder einen Hauptanteil am Gelingen des Buches und seinem Erfolg bei den Lesern. Sie hatte eine Altstimme und hieß Lydia. Sie war keine Prinzessin. Sie war etwas, was alle Schattierungen umfasst, die nur möglich sind. Sie war Sekretärin. Sie war mir alles in einem. Geliebte, komische Oper, Mutter und Freund. Als er mit Gertrude Meyer im englischen Kent Urlaub macht, lässt er Mary von dort am 16. Juli 1931 wissen. Also die Sache mit der Scheidung. Selbstverständlich wäre es keine Schande, wenn einer von uns die Absicht äußerte, sich wieder zu verheiraten. Ich habe diese Absicht nicht. Es ist weit und breit keine da, die dafür in Frage käme. Ich suche auch keine. Ich halte es nur unter den obwaltenden Umständen für reinlicher, einen Zustand herzustellen, der dem der Wirklichkeit entspricht. Auch im folgenden Jahr, nun aber aus Frankreich, erhält Mary Post von ihrem Nungo bezüglich der Scheidungsproblematik. Wenn's ihm mal dreckig geht, dann muss er das sagen. Gerade weil er aus einer Ehe, die nichts geworden ist, keine Rechte herleiten kann, halte ich es für meine Pflicht, ihn wissen zu lassen, dass ich ihn nicht sitzen lasse, wenn ich es nur irgend verhindern kann. Und während er zwischen April und Juni 1932 seine letzten Beiträge für die Weltbühne liefert, muss er sich von Mary sagen lassen: Sei er froh, dass er frei atmen kann. Danke seinem Schöpfer, dass er nicht in Deutschland zu leben braucht. Er lebt ja seit 8 Jahren im Ausland und ist auch deutlich und offen von diesem Staat, von dieser Politik abgerückt. Er ist nicht einer der Ihren. Dass er sich in Zukunft zurückhalten muss, halte ich für notwendig. Es geht auf die Dauer nicht, nur Kritik zu üben. Der katastrophale Niedergang verlangt Handeln. Negative Kritik ist ja seit 14 Jahren geübt worden. Nun bitte endlich positive Vorschläge. Positive Vorschläge? Ich weiß keinen mehr. Und daher bin ich ja auch ganz still geworden. Man mag es nicht mehr. Hat Land verloren. Und was viel schlimmer ist, verliert jetzt Klasse. Dahin gehört nicht mehr bei die feinen Leute. Und die anderen wollen ihn gar nicht. Aus seiner Haut kann keiner. Aus ihrer Klasse können nur wenige. Es wäre eine verdammte Lüge, sich den Kragen abzubinden und den Proleten zu markieren. Hier wird nicht markiert. Wir sitzen zwischen den Stühlen. Das Spiel dürfte aus sein. Er ist zutiefst ein Bürger. Und das Phänomen an ihm ist, dass er Gedichte schreiben kann, als ob er das Elend der Proleten selbst durchgemacht hätte. Er ist ein Bourgeois-Revolutionär. Verärgerte Bürgerliche sind noch keine Revolutionäre. Ich bin Schriftsteller. Und wie ich meins sage, ist oft besser als das, was ich sage. Ich bin ausgezeichnet, wenn ich einer noch dumpfen Masseneinsicht Ausdruck geben kann. Erst der Boxhieb gibt seinen Sachen den Akzent. Im August 1932 lernt Tucholsky in der Schweiz die Züricher Ärztin Dr. Hedwig Müller kennen. Diese Nuna, wie er sie bald nennt, wird neben der jungen Schwedin Gertrude Meyer die wichtigste Lebens- und Liebesgefährtin seiner letzten Jahre. Der Kontakt zu Mary reißt trotzdem niemals gänzlich ab. 6. Februar 1933. Wenn ich tot, werde ich mich melden. Die Angriffe auf mich in meinem Betrieb wollen nicht aufhören. Und dass man das Schicksal von Tausenden teilt, ist kein Trost. Nach mehrfacher Verzögerung erfolgt endlich am 21. August 1933 die formale Scheidung. Und während Mary wieder ihren Mädchennamen trägt, steht Tage später Tucholskys Name auf der ersten Ausbürgerungsliste der Nazis. Und es bleibt ein Problem für ihn, die Hälfte der Prozesskosten zu tragen, denn seine finanzielle Situation ist katastrophal. Ich bin arm wie eine Synagogenmaus. Da ich nicht weiß, ob es ihm noch schwerer fällt, das Geld aufzubringen als mir, dann lasse er es bitte sein. Dann stottere ich weiter in Raten ab. Es wird schon gehen. Ich möchte nur nicht haben, dass er glaubt, ich ziehe ihm das Fell über die Ohren. Ich danke ihm schönstens, dass er so nett Rücksicht nimmt. Inzwischen habe ich geschickt, was ich konnte. Entschuldige er, dass es nicht mehr ist. Mary wusste offenbar, wie belastend gerade ein Mann wie Tucholsky seine prekäre finanzielle Lage damals empfunden haben muss, wenn sie Jahrzehnte später, dabei wohl auch die Ursachen seines Todes mitbedenkend, feststellt: Er war ein Herr. Er hätte ohne Geld in der Misere nicht leben können. So viel bedeutete das Leben ihm nicht. Er hatte Freude an schönen Dingen. Im Mief oder in einer kleinbürgerlichen Atmosphäre hätte er nicht atmen können. Immerzu träume ich von meiner zweiten Frau. Was mag das bedeuten? Pindos, 30.11.1935. Testament. Als Erbin meines Vermögens setze ich meine zweite von mir geschiedene Frau Mary, geborene Gerold, ein. Ich schulde Fräulein Hedwig Müller, Zürich, 10.000 Schweizer Franken, die aus meinem Nachlass bezahlt werden sollen. Undatierter letzter Brief an Mary Gerold, wahrscheinlich zeitgleich mit dem Testament geschrieben, doch mehrfach fälschlich unter dem Datum des 19. Dezember 1935 veröffentlicht. Liebe Maler, will ihm zum Abschied die Hand geben und ihn um Verzeihung bitten für das, was ihm einmal angetan hat. Hat einen Goldklumpen in der Hand gehabt und sich nach Rechenpfennigen gebückt. Hat zwar nicht verraten, aber betrogen und hat nicht verstanden. Nun kommt alles wieder. Nun kommt alles wieder. Bilder, Worte. Die paar Male, wo ich ihn gefühlt habe, wie nur ein Mann eine Frau führen kann und wie ich ihn habe gehen lassen. Jetzt, wo alles vorüber ist, weiß ich, ich trage die ganze Schuld. Die letzten Nächte habe ich im Bett die Hand nach rechts ausgestreckt. Da war keiner. Es ist dasselbe Bett, in dem zum letzten Mal mit ihm in der Nacht vom 2. zum 3. Dezember 1926 geschlafen hat, wo er gekommen ist wie ein Tier, das etwas wittert und hat wie immer richtig gewittert. Und jetzt sind es beinahe auf den Tag 7 Jahre, das weggegangen ist. Nein, hat weggehen lassen. Ich weiß, was ich ihm und an ihm beklage. Unser ungelebtes Leben. Jetzt weiß ich. Aber nun nützt es nichts mehr. Ich sehe mich nach seiner Abfahrt im Parc Monceau sitzen, da, wo ich mein Paris angefangen habe. Da war ich nun frei. Und ich war ganz dumpf und leer und gar nicht glücklich. So ist es denn auch geblieben. Seine liebevolle Geduld, diesen Wahnwitz damals mitzumachen, diese Unruhe, die Geduld, neben einem Menschen zu leben, der wie ewig gejagt war, der immer zu Furcht, nein, Angst gehabt hat. Wenn Liebe das ist, was einen ganz und gar umkehrt, so kann man das hier und da empfinden. Wenn aber zur echten Liebe dazukommen muss, dass sie währt, dass sie immer wieder kommt, immer und immer wieder, dann hat nur einmal in seinem Leben geliebt. Ihn. Es war wie Glas zwischen uns. Ich war schuld. will ihn nur noch um Verzeihung bitten. Lies den Abschiedsbrief nach, den Heinrich von Kleist an seine Schwester geschrieben. Du hast an mir getan, was in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Und blättere im Peer Gynt. Der Held kommt gegen Schluss an die Hütte, in der dieses Schokoladenbild, die Solveig, sitzt. Und dann sagt er die vier Zeilen. Einer, die Treue hielt und einer, der vergaß. Einer, der ein Leben verspielt und eine, die wartend saß. O Ernst, und nimmer kehrt sich das um. O Angst, hier war mein Kaisertum. O Angst, nicht vor dem Ende. Das ist mir gleichgültig, wie alles, was um mich noch vorgeht und zu dem ich keine Beziehung mehr habe. Der Grund zu kämpfen, die Brücke, das innere Glied, die Raison d'être fehlt. Am 21. Dezember 1935 um ca. 18 Uhr wird Kurt Tucholsky ins Saul-Grenzka-Krankenhaus in Göteborg bewusstlos eingeliefert. Gertrude Meyer teilt den Ärzten über seinen Zustand mit, gestern Abend deprimiert, seiner Krankheit müde und überdrüssig. Um 21.55 Uhr stirbt er. Januar 1936. Hedwig Müller sucht Mary Gerold in Berlin auf. Sie überbringt ihr Tucholskys Testament, seinen Abschiedsbrief, das Sudelbuch sowie die Totenmaske, die Gertrude Meyer in Hindos hatte anfertigen lassen. Mit dem Testament erhält Mary die Möglichkeit, zukünftig das literarische und publizistische Werk des geliebten Mannes lebendig halten zu können. Ab 1945 tut sie das hingebungsvoll. Zuerst ganz allein in einer unglaublichen Kraftanstrengung beim und mit dem Rowohlt Verlag. 1987 stirbt Mary Gerold, 89-jährig. Drittes Kapitel. Nachher oder Blick in ferne Zukunft. Am merkwürdigsten ist das, wenn man allein ist wie du, wenn man so meditiert, so den Tod einkalkuliert, sich so zurückzieht und so versucht, nach vorn zu sehen. Dann sollte man meinen, wäre man auf Höhen, die noch keines Menschen Fuß betreten hat. Und immer sind da Spuren. Und immer ist einer noch höher geklettert, als du je gekonnt hast, noch viel höher. Das darf dich nicht entmutigen. Klettere, steige. Aber es gibt keine Spitze. Und es gibt keinen Neuschnee. Man kann nicht immer der andere sein. Man muss auch mal der eine sein. Nicht immer nur Tag für Tag Arbeiter. Ein bisschen mehr. Ein bisschen weiter. Sein Auskommen haben, Jahr aus, Jahr ein. Es ist alles eine Nummer zu klein. Also werden 1932 Peter Panther, Theobald Tiger, Ignaz Frobel und Kaspar Hauser in die Arbeitslosigkeit entlassen. Die Ein-Mann-Schriftstellerfabrik stellt ihre umfangreiche Produktion ein. Denn die Empörung war nichts wert. Es blieb die verkehrte Welt ja verkehrt. Und den Unentwegten ist mitzuteilen, dass man den Marxismus nicht wie eine Käseglocke über die Welt stülpen kann. Er deckt sie nicht. Ihr habt aus ihm eine dogmatische Religion gemacht. Wir machen das nicht mit. Leben ist Aussuchen. Und man suche sich das aus, was einem erreichbar und adäquat ist. An allem anderen gehe man vorüber. Nach seinem Verstummen als Literat und Publizist meldet sich Kurt Tucholsky voll innerer Zerrissenheit nur noch als Briefschreiber zu Wort. Schonungslos in seiner Kritik, auch sich selbst gegenüber. Man hat eine Niederlage erlitten. Man ist so verprügelt worden wie seit langem keine Partei, die alle Trümpfe in der Hand hatte. Nun muss Selbstkritik vorgenommen werden, gegen die Schwefellauge Seifenwasser ist. Nun muss, ich auch, gesagt werden, das haben wir falsch gemacht und das und das und hier haben wir versagt. Und nicht nur die anderen haben, sondern wir alle haben. Seine aufschlussreichen wie erschütternden Botschaften gehen an Gleichgesinnte, an Schriftstellerkollegen, den Bruder Fritz und an Mary Gerold. Vor allem aber seine Briefe aus dem Schweigen mit den beigefügten Quatschtagebüchern, gerichtet an Hedwig Müller, sind sowohl autobiografische Dokumente seiner tiefen Lebenskrise als auch Essay bzw. Feuilletonfragmente in Briefform. Denn seine neue Beichtbüchse und Klagemauer in Zürich verwaltet nun als liebe Frau von der Geduld bei ihm das Ressort Zuversicht. Es ist alles nur für dich hingemalt. Gar keine Literatur. Ich schreibe dies hier hauptsächlich, um sozusagen geistig bei dir zu kuscheln. Du mütterliche Hure meines Herzens. Ich werde nie mehr, was ich gewesen bin. Wenn du das Ergebenheit nennst, dann ist sie es. Immer suchen ist nicht schön. Man will doch wissen, wo man hingehört. Man möchte auch mal nach Hause. Glück ist der Zustand, den man nicht spürt, sagt der Weise. Wir aber sehnen uns nach jenem Zustand, der uns glücklich mache, nach dem legendären weißen Häuschen, das ein Hort der Zufriedenheit sei und eine Ruhestätte vor allem Jammer. Noch hegt mein Herz nur einer Hoffnung Keim. Ich möchte heim. Aber das Heim hat keine Zentralheizung. Nebenan ist eine Lederfabrik mit übel duftendem Schornstein. Das Weib unserer Wahl ist dick geworden und der Junge ist auch nicht so, wie wir in uns dachten. Zum Diplomaten zu klug, zum Filmschauspieler zu hässlich, zum Bankier zu dumm und für einen bürgerlichen Beruf ungeeignet. Da sitzest du vor einem Idealhäuschen. Die Linden rauschen, der Bach murmelt, der Mond scheint. Und in deinem Herzen keimt eine leise kleine Sehnsucht nach der großen Stadt, nach ihrem Lärm und nach ihrem Ärger. Kurzes Glück kann jeder. Und es ist wohl kein anderes denkbar, hienieden. Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, da zeigt die Stadt dir Asphalt glatt, im Menschentrichter Millionen Gesichter, zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braunen Pupillen, die Lieder. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück vorbei, verweht nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf tausend Straßen, du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen. Ein Auge winkt, die Seele klingt, du hast gefunden, nur für Sekunden. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braunen Pupillen, die Lieder. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden anderen. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein, es kann im Kampfe auch dein Genosse sein. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braunen Pupillen, die Lieder. Was war das von der großen Menschheit? Ein Stück vorbei, verweht, nie wieder. Einmal in einem früheren Leben, da hat sich dieses mir begeben. Ich saß im Lehnstuhl, nett und beschaulich, so kurz nach Tisch, mir war so verdaulich. Und vor mir hielt ich auf meinen Knien ein Album mit alten Fotografien. Und aus ihrem Rahmen stiegen alle vergessenen Damen. Eine war schlank und klug und bescheiden, die konnte ich immer am liebsten leiden. Sie roch die Menschen. Sie wusste immer, betrat sie nur einmal ein fremdes Zimmer, die hat mit dem da, der ist stolz. Und die Frau ist falsch wie Galgenholz. Und sie sprach, indes ich, wie verträumt, ein Glück zerschlagen, ein Leben versäumt. Ich war die Letzte. Dann kam eine, ein dickes Paket, wie es gar nicht in eine Corsage geht. Wie sie mir abends entgegenschwoll, war das ganze Schlafzimmer voll. Und während in weiße Kissen sie kraucht, hat das Schwergewicht mir entgegengehaucht. Ich war die Fetzte. Dann hört ich im Halbschlaf einen Chor von Stimmen und eine tauchte empor, ein ganz junges Mädchen, weiß, ganz weich. Sie zögerte, näherte sich nicht gleich und sie sprach und sah mich dabei an. Und da weinte ich, alter Mann. Ich war die Letzte. Auf den Tod zu warten ist so schwer. Aber das ist schon lange her. Man denkt oft, die Liebe sei stärker als die Zeit. Aber immer ist die Zeit stärker als die Liebe. Es gibt ja keine Wiederkehr. Ich mag mich sträuben und mich bäumen. Es klingt in allen meinen Träumen. Nicht mehr. Ist es schon aus? Ich warte stumm. Aus seiner Zeit kann keiner springen. Und wie beneid ich die, die gar nicht ringen. Die haben's gut. Die sind schön dumm. Was hast du? Lebensangst? Du hast Todesangst. Ja, Todesangst. Du, mit dem Lachen eines Clowns? Aber innen weint es. Denn nichts ist schwerer und erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein, ist mir Unrecht geschehen. Ich halte alle Maßnahmen, die gegen mich gerichtet sind, für revolutionär. Nur schade, dass wir sie nicht angewendet haben. Man fällt nicht über seine Fehler, man fällt über seine Feinde, die diese Fehler ausnutzen. Deutschland ist eine anatomische Merkwürdigkeit. Es schreibt mit der Linken und tut mit der Rechten. Dieses Land, wo die Geistigen so häufig und die politischen Mörder so selten stehen, auf der Anklagebank, dieses Land ist durch und durch krank. So viele Tage zerronnen, stets etwas Neues begonnen. Ich blick nachdenklich zurück. Mal ein Hieb auf den Schacher, mal auf den Richter ein Lacher. Aber wo blieb das Glück? Da schreibt man. Und was ereignet sich realiter? Ich habe Erfolg, aber keine Wirkung. Seit 20 Jahren hat mich immer wieder geschmerzt, dass ich auch nicht einen Schutzmann von seinem Posten habe wegbekommen können. Kennt ihr jene, die dahinter sitzen und die Schnüre ziehen bei jeder Wahl? Ist ja ganz egal, ist ja ganz egal. Dein Geschick, Deutschland, machen Industrien, Banken und Schifffahrtskompanien. Welch ein Bumstheater ist die Wahl. Reg dich auf und reg dich ab im Grimme. Wähle, wähle, doch des Volkes Stimme ist ja ganz egal, ist ja ganz egal. In Deutschland wird nicht bestochen, in Deutschland wird nur beeinflusst. Ist gesellschaftliche leise Beeinflussung nicht viel, viel schlimmer als klare Korruption? Ach Muse, pack die rote Fahne ein und roll sie säuberlich zusammen. Die alten Ideale, tu da rein. Wir können keinen mehr entflammen. Die Barrikade und der Aufruhrschrei, das ist vorbei. Das ist vorbei. Und während milzig kamen die Parteien und Weltreformer Deutsch und Indisch quaren, schluckt ein Kartell den ganzen Laden ein und lächelt über 100.000 Narren. Dem Staate bleibt ein Pleitemonopol und das Symbol. Und das Symbol. Pust, großer Heros, deine Fackel aus. Die Zeit braucht keine Helden, nur Beamte. Verkriech dich in dein Mietskasernenhaus, zu dem dich Gott und ein Konzern verdammte. In Überlebensgröße schreiten hoch über uns die Mittelmäßigkeiten. Kronos, zurück mit deinen hohen Schwestern. Das Stil von morgen ist das Stil von gestern. Adieu. Adieu. Geist, Weimar und Idol. Lebt wohl. Lebt. Ich kann die großen, geöffneten Augen nicht mehr ertragen, die zu mir aufsehen und fragen, was sollen wir tun? Wir sind alle angestellt, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Aber über den großen Knacks in meinem Leben komme ich nicht weg. Dass ich mich in der menschlichen Natur so schwer getäuscht habe. Man kann nicht schreiben, wenn man nur noch verachtet. Der Mensch ist nicht so böse, wie man manchmal denken sollte. Aber er wird nie so gut werden, wie Idealisten sich das denken. Man muss den Menschen positiv kommen. Dazu muss man sie lieben, trotz alledem. Wenn nicht den einzelnen Kulicke, so doch die Menschheit. Lieber Freund, uns haben Sie falsch geboren. Die Gesinnungslosigkeit in Deutschland schreit zum Himmel. Unsere Bücher sind verbrannt, auf einem Ochsenkarren zum Richtplatz geschleift. Da kommen sie nun aus allen Löchern gekrochen, die Provinznutten der Literatur. Nun endlich, endlich ist die jüdische Konkurrenz weg. Ja, der Umfall der Geistigkeit ist kläglich. Diktaturen verderben den Charakter. Untergehen, wenn der Sturmwind braust? Ein Volk geht nicht unter, ein Volk verlaust. 1930, die Mäuler auf. Heilge Brüll und völksche Heilung. Schnittig, zackig, forsch und peng. Staffelführer, Sturmabteilung, Blechkapellen, Schnettredeng. Judenfresser, Straßenmeute, kleine Leute, kleine Leute. Arme Luder brüllen sich heiser, tausend Hände fuchteln wild. Hitler als der selige Kaiser, wie ein schlechtes Abziehbild. Jedes dicken Schlagworts Beute, kleine Leute, kleine Leute. Tun sich mit dem deutschen Land dick, grunzen wie das liebe Vieh, allerbilligste Romantik. Hinten zahlt die Industrie und die Kirche macht's Geläute für die großen, gerne großen, kleinen Leute. Hinten zahlt die Landwirtschaft, toben sie auch fieberhaft, sind doch schlechte deutsche Barden, bunte Unternehmergarden. Bleiben gestern, morgen, heute, kleine Leute, kleine Leute. Ich habe eine lange aufgespeicherte Wut in meinem Herzen. Kaufleute sind spezifisch dumm. Ich weiß, dass es Hosenverkäufer geben muss, aber wir wollen sie doch nie mehr in geistigen und politischen Dingen hören. Sie sollen Hosen verkaufen, weiter nichts. Sonst kotzt mich alles an, dass mir die Polemik und die Satire fast eingefroren sind. Ich weiß gar nicht, wie ich geistig noch mal zurück kann. Mir hat das immer mein Instinkt gesagt. Märtyrer ohne Wirkung ist sinnlos. Man muss die Lage sehen, wie sie ist. Unsere Sache hat verloren. Dann hat man als anständiger Mann abzutreten. Werde ich also erst einmal das Maul halten. Gegen einen Ozean pfeift man nicht an. Ich bin ein aufgehörter Schriftsteller. Und Kapitel Lebensmut. Ich fühle mich müde und krank. Was mit mir wird, weiß ich nicht. Mit dem Leben sehe ich etwas black. Käfer stellen sich in solchen Lagen tot. Ich auch. Ich glaube, ein gutes Empfinden dafür zu haben, wann meine Zeit gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich das noch lange mitmachen werde. Denn ich habe das bis zum Sterben satt, alles miteinander. Und wenn ich jetzt sterben müsste, würde ich sagen, das war alles? Auf einer Wolke zu sitzen und mit den Beinen zu baumeln ist auch nicht übel, lässt ihn seine Trostspenderin aus Zürich brieflich wissen. Das ist meine Deprimerie. Das ist nicht deine Deprimerie. Du sollst keine haben. Davon werden wir auch nicht schöner. Jeden Morgen, wenn ich mich rasiere, denke ich in dem Glanz des Lampenschirms, während ich mich voller Seife schmiere, jetzt sind's nur noch x mal minus eins. Und da stehe ich voller Schaum und Frömmigkeit und ich tue mir außerordentlich leid. Verstehe, Sohn tot, denn lieber Jakin. Werde ich sterben können? Wie, wenn ich mich dabei dumm anstelle, dass es nichts wird? Es wäre doch immerhin denkbar. Wer seine Augen aufmacht, sieht, Sterben ist, wie wenn man einen Löffel aus dem Kleister zieht. Er ging. Ich habe den Tag herbeigefürchtet. Am 21. Dezember 1935. Leise aus dem Leben fort. Wie einer, der eine langweilige Filmvorführung verlässt, vorsichtig, um die anderen nicht zu stören. Er ist vor sich selber weggelaufen. Nun hat er sich eingeholt. Das gehört ja alles gar nicht mir. Ich bin nur vorübergehend hier. Schön ist es, wenn sich die Gedanken neigen, zu schweigen. Da, wo sich die Parallelen schneiden, fliege ich dann hin. Ach, ich werde mir doch mächtig fehlen, wenn ich einst gestorben bin. Andern auch? Wir sitzen auf einer Wolke und lassen die Beine baumeln. Andere Wolken umhauchen uns. Welches war bisher Ihr schlimmster Eindruck bei uns? Der erste Tag. Grässlich war das. Warum? Die Jahre auf der Erde. Das bedeutete doch Jahre gelogen, Empfindungen versteckt, geheuchelt, gegrinst statt zu beißen, geschimpft, wo man hätte lieben müssen. Manchmal nur dämmerte eine Ahnung, dass die, die vor uns gestorben sind, uns durchschauen, von oben her. Diese ganze Lügerei. Ich kam in den Empfangssaal und noch nie in meinem Leben habe ich mich so geschämt. Sie sahen mich alle nur an. Niemand kam, auf die peinlichen Dinge zu sprechen. Aber ich wusste, dass sie alles wussten. Unsere Wolke trägt uns durch den endlosen Raum. Wir sind in farblosem Licht gehüllt und keiner von uns weiß, wohin die Fahrt geht. Haben Sie schwimmen gelernt damals, als Sie lebten? Nein. Sie? Ich wollte immer. Wollte so vieles, aber alles nichts geworden. Schwimmen nicht, Englisch auch nicht. Haben Sie denn erreicht, was Sie sich damals vorgenommen hatten? Nein, auch nicht. Aber war das tägliche Klapperwerk vorbei, kamen mit den nachdenklichen Stunden auch die guten Vorsätze wieder. Oder? Ja, man nahm sich so vieles vor an solchen stillen Abenden. Weil man sich tagsüber mit einem Haufen Unfug abgab, der keinem nützte. Endlose Zusammenkünfte, auf denen zum 100. Male wiedergekäut wurde, was man ja schon wusste. Und das sinnlose Gehetze für lächerliche Besorgungen. Der Zweck der Sachen war vollständig vergessen. Sie beherrschten uns. Und wenn es so still um uns war, dass man diese Stille in den Ohren sausen hörte, Dann schwor man sich wieder einmal, ein neues Leben anzufangen. Und man glaubte sogar daran. Man ging ins Bett voll edler Vorsätze, nun sich zu leben, sich ganz allein. Und alles, was man versäumt hatte nachzuholen, Schwimmen und Englisch und das Ganze, die Faulheit und Willensschwäche zu überwinden. Doch am nächsten Morgen hatte es einen wieder gepackt, das alte Dasein. Sie haben also ebenfalls nicht das Leben geführt, das Sie führen wollten. Sie haben das geführt, das man von Ihnen verlangt hat. Sie hätten sonst Freunde verloren. Wenn Sie jetzt zur Welt kämen, wie würden Sie es dann machen? Ich wette, noch einmal genau so. Oder? Sein Lachen ist eine Art Schluchzer. Eine Station auf der Reise zwischen Lachen und Weinen. Was haben Sie? Wissen Sie, warum die Lebenden keine Angst vor den Toten haben, die gerade gestorben sind? Ich denke, weil wir dann noch nicht hier oben und nicht mehr unten sind. Also sind Sie vor uns sicher, so kurz danach. Genau. Es ist dieses noch nicht und nicht mehr. Sie wissen aber auch, was mit unseren Sachen geschieht. Nachher? Da wird Inventur gemacht. Da kommen die Erben gelaufen, die Kinder und die unbezahlten Rechnungen. Und wie sie dann in unseren Sachen herumstochern. Es ist komisch und rührend zugleich. Sie kramen in den Schubladen, packen aus und ein. Alles hat auf einmal eine Bedeutung, ist mit Sentimentalität geladen. Die Kuverts mit den alten Rezepten, die säuberlich aufbewahrten Theaterprogramme, mit denen wir irgendetwas anfangen wollten. Ein Viertel menschlicher Habe besteht aus solchem Kram. Die Erben lassen ihre Tränen darauf fallen. Und während sie Kontobücher auf- und zuschlagen, sagen sie, sieh mal, selbst das hat er aufbewahrt. Unser Wesen wird auf die Dinge verteilt. Alles ist nun Erinnerung. So haben sie uns nie geliebt. Vorher. Nein, so nicht. Man muss wohl noch nicht oder nicht mehr da sein, um geliebt zu werden. Man muss wünschen, um zu lieben. Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Gott, der Herr, hat sie gezählt. Er, der Allwissende, ist ein Pedant. Er hat alles gezählt. Das feierliche E ist genauso lächerlich wie dieser alte Mann. Haben Sie Ihr Lebensbuch eingesehen? Aufzuschreiben, wie oft man jede einzelne Handlung begangen hat. Er ist eben ein lächerlicher Pedant. Sie lästern. Er ist ein göttlicher Pedant. Ich habe einen ganzen Nachmittag in meinem Lebensbuch geblättert. Sehr exakt geführt, das muss man schon sagen. Und summiert sieht es anders aus als damals, als man es tat. Schlüssel gesucht, 393 Mal. Zigarren geraucht, 1078. Zigaretten, 11.876. Geflucht, 454 Mal. An Bettler gegeben, 205 Mal. Nicht viel. Nougat gegessen, 3 Mal. Nougat gegessen? Wer kommt auf den Gedanken, das zu zählen? Die Handschrift des Buchhalters ist aber so ordentlich, dass es schon stimmen wird. Ich habe demnach, sah ich, recht mäßig gelebt. Es grenzt schon an Heiligkeit. Jetzt tut es mir fast leid. Aber das Merkwürdigste ist zu denken, dass man dies oder jenes irgendwann in seinem Leben zum letzten Mal getan hat. Man steigt gemütlich in ein Auto ein, fährt, steigt aus und weiß nicht, dass es das letzte Mal war. Zum Beispiel eine Krankheit. Und nie wieder ein Auto. Oder zum letzten Mal Goethe gelesen. Zum letzten Mal geliebt. Lange Jahre vor dem Tode. Und man weiß es nicht. Doch gut, dass man das nicht weiß, oder? Einerseits. Andererseits sollte man bei jeder Verrichtung denken, tu sie gut. Gib dich ihr ganz hin. Vielleicht ist es das letzte Mal. Das mittlere Himmelsfeld ist heute gesperrt, weil ein Meteorregen niedergehen soll. 4 Zeitlosigkeiten entfernt warten wir voller Spannung, um uns das Schauspiel nicht entgehen zu lassen. Doch der angekündigte Meteorregen ist wenig eindrucksvoll, wie alles, von dem man sich vorher so viel verspricht. Haben Sie sich oft gesehnt, hierher nach oben zu kommen? Hunger habe ich alle meine Lebtage gehabt. Hunger nach Geld, Hunger nach Frauen. Und als das vorbei war, Hunger nach Stille. Oh, solchen Hunger nach Ruhe. Auch nach Vollendung. Nicht mehr müssen. Nicht mehr durch die Zeit fahren müssen. Ja, man geht spurlos dahin. Nein, nicht spurlos. Aber denken Sie jetzt nicht an unsterbliche Werke, auch nicht an Denkmäler. Nein, ich habe etwas dort gelassen. Und was, bitteschön? Ich habe den Dingen etwas gelassen. Seit jenem Tag, wo ich in Paris dem greisen Klavierspieler zuhörte, den mein Vater 20 Jahre zuvor in Köln gehört hatte. Er spielte noch genau dieselben Stücke, dieser Wandervirtuose. Und mir war, als grüßte durch ihn mein toter Vater. Also habe ich an vieles, was längere Dauer hat als ich und Sie, hier einen Gruß oder da einen Fluch angeheftet. Ich merkte, dass die Dinge schon voll waren von solchen Grüßen Verstorbener. Wenn man vorüberstrich, bat, flehte, fluchte und segnete es von diesen Sachen herunter, die die Menschen tot nennen. Nur, die Menschen sind Analphabeten. Sie können diese Botschaften nicht lesen. Wieso sprechen wir eigentlich immer von denen da unten? Überhaupt von da unten? Haben wir jetzt keine anderen Sorgen? Wenn ich mich mit Ihnen unterhalte, das ist... Sie wissen immer so schön, wie ich es meine. Mit jedem kann man das nicht. Und kennen Sie zum Beispiel den Hass der Nähe? Sie meinen verheiratet sein? Nein. Sind Sie schon mal in einen richtigen Familienzank hineingeraten? Die roten Gesichter, das tönende Geschrei, diese Kraft der Abneigung, wie sie sich hassen, diese Nahen. Sie sind verwandt, alle miteinander und hassen sich im Nebenmann für diese Nähe. Ja, nur einen Volksstamm gibt es hier auf Erden, mit dem kann kein Mensch richtig fertig werden. Denn so von Herzen hundsgemein kann auf der Welt kein Fremder sein. Deshalb fang nie was mit Verwandtschaft an, denn das geht schief. Sieh dir lieber eine fremde Landschaft, denn die Familie wird gleich so massiv. Ich kann es noch gar nicht glauben. Aber er ist fort. Ohne ihn werde ich mich zu Tode langweilen, wenn das überhaupt geht. Die letzten Tage war er schon so schwermütig. Doch ich hatte seinen dunklen Andeutungen keinerlei Bedeutung beigemessen. Es ist ein Glück, vorhanden zu sein in der schönen Sinnlosigkeit unserer Existenz. Wir sehen uns vielleicht so bald nicht wieder. Und dann war er plötzlich doch wieder zurück und schämte sich über die Maßen. Machen Sie mir ruhig Vorwürfe. Wir wollen die Sache beim Namen nennen. Ich habe sie allein gelassen. Und warum das alles? So wie es unten welche gibt, die aus Sehnsucht nach dem Tode aus dem Leben scheiden, so habe ich das Umgekehrte getan. Es hat Ihnen hoffentlich gefallen. Ironie verkaufe ich allein. Oft habe ich Ihnen nicht geglaubt. Sie haben so niederdrückende Sachen über da unten gesagt. Sie essen die Trübsalsuppe mit großen Löffeln. Ihnen ist nicht wohl, wenn Ihnen wohl ist. Sie müssen eine Art böses Gewissen haben, wenn es Ihnen gut geht. Nein, es hat mir unten gar nicht gefallen. Oben links ging die Erde auf. O, du mein holder Abendstern. Sehen Sie das? Auf der Erde geht es armselig zu. Welcher Reichtum an Armut! Welcher Überfluss an Nutzlosen! Ich war entsetzt und bin dieses Mal nicht alt geworden. Aber zuerst hatten Sie Freude daran, wieder dort zu sein, oder? Eine Minute. Die erste. Nur hatte ich vergessen, meine Rückerinnerung bei Ihnen zu lassen. Ich wusste alles. Alles, was kam. Meine ersten Kinderschuhchen, Elternfreude und Mutterliebe und die kleine Schulmappe, die Pubertätspickel und die Gedichte, die junge Liebe und die vernünftige Heirat. Es wird alles in Serie hergestellt. Aber am schlimmsten... Ja? Am schlimmsten? Am schlimmsten war die Abgenutztheit des Originellen, die Tradition der Individualität, die Maschinerie des sogenannten Außergewöhnlichen. Es war nicht zum Aushalten. Ich bin wirklich kein Exzentriker. Doch welche Dürftigkeit in den Ausdrucksmöglichkeiten, in den Perversionen noch, im Leiden selbst. Immer dasselbe. Und jeder tut so, als begegne es ihm zum ersten Mal, wenn es ihm begegnet. Sie sagten vorhin, Sie seien einfach wieder so ins Leben hineingerutscht, wie manche herausgehen. Aus Sehnsucht nach dem Tode. Das ist meist keine Sehnsucht nach dem Tode, nur Müdigkeit. Da liegen zig Kalender auf dem Tisch. Und das muss alles gelebt werden. Welche Aufgabe? Wirst du ohne Hunger durchkommen? Ohne Kinderkatastrophen? Ohne Syphilis? Nur Blinde sind kräftig. Schwäche macht sehend. Die Chancen sind ungleich verteilt. Ich wusste zu viel. Sehen Sie doch hinunter. Da kleben Sie und gehen nicht weg. Was mag Sie dort wohl halten? Er blickt auf die Erde. Dieser kleine, blitzende Punkt unter tausend anderen, die leuchten wie er. Nein, keiner leuchtet wie er. Am schwersten war dieses Mal der Knacks, der zwischen Jugend und dem, was dann kommt. Manche nennen es Mannesalter. Geht es etwas genauer? Eines Tages fangen sie an, klar zu sehen. Aber das ist doch schön, klar zu sehen. Klar zu sehen, das ist grausam. Sie sehen hinter die Dinge. Und dann die anderen. Bis dahin hat man sich ganz gut verstanden. Es ging gewissermaßen erträglich und verträglich zu. Aber dann heiraten auf einmal die anderen. Frauen von Freunden zerstören die Freundschaft. Schüchtern erst besetzen sie einen Teil des Freundes. Nisten sich in ihm ein. Warten. Beobachten. Und nehmen scheinbar Teil am Freundschaftsbund. Aber das ändert sich bald. So wie er sich früher der Liebe vor uns geschämt hat, schämt er sich jetzt der Freundschaft vor ihr. Er ist nicht mehr unser Freund. Er ist ihr Mann. Traurig blicken wir ihm nach. Die im Bett behält immer recht. Und dann haben sie Kinder. Richtig lebendige Kinder. Erst hatte jeder eine Frau. Jetzt hat das, was neu entstanden ist, beide. Und eines Tages bekommen sie einen Rippenstoß. Nicht wahr, Alter? Wir wollen uns doch nichts vormachen. Samtvorhänge, Warmwasserspülung, Behäbigkeit ist doch das einzig Wahre, oder? Es ist wie ein Donnerschlag. Ihre Ideale bewahren sich die anderen getrocknet auf, im Herbarium ihrer Gefühle. Manchmal sehen sie sich die an und lachen darüber. Verstehen Sie? Lachen darüber. So ziehen die anderen an ihnen vorbei, voll seriöser Sorgen, ehrgeizig und bringen es alle zu was, diese ernsthaften Leute. Und wenn du dich dann nach dem goldenen Tanz präsentierst zur großen Bilanz? Ich hoffe, man wird mich hier loben. Da unten lag ich immer oben. Kann sein, dass die Stimme dann spricht: Mensch, dein Leben. Ja, ein Leben war das aber nicht. Erinnern Sie sich an den frisch Angekommenen von gestern? Dieser einst so gut bezahlte Schreiber. Sie nennen es unten wohl höherer Beamter oder so. Es gibt Karrieren, die jenen durch den Hintern. Die Leute kriechen bei die Vorgesetzten drin. Da ist es warm, da können sie überwintern. Da bleiben sie dann eine Weile drin. Dann kommen sie raus, dann sind sie plötzlich watt. Dann kennen die Kollegen ja nicht mehr. Ich bin Ihr Vorgesetzter, bitte sehr. Der sitzt noch nicht 3 Stunden in seine neue Stellung drin. Da hat sich schon ein junger Mann gefunden, der kriecht da wieder hinten drin. Und wenn die ganze Hose kracht, weil mancher so Karriere macht. Und von oben frisch und munter guckt keiner gerne runter, weil man so rasch vergisst, wie man ruff gekommen ist. Wenn man einen Menschen richtig beurteilen will, so frage man sich immer: Möchtest du den zum Vorgesetzten haben? Dieser höhere Beamte, der hat sich garantiert sein Leben lang in einem Teich von Wichtigkeit gesuhlt und traf nun auf alte Freunde. Die haben ihm die Wahrheit gesagt, die volle Wahrheit, wie es unten wirklich mit ihm bestellt gewesen ist. Er wollte es erst gar nicht glauben. Es traf ihn wie ein Starkstromschlag und er ist irgendwie ein zweites Mal gestorben. Nicht sein Fehler. Er ist so eingerichtet, wir waren es auch. Man sagt immer: Wenn Menschen wüssten, was über sie gesprochen wird. Was wird denn schon gesprochen? Geklatscht wird. Verleumdungen werden gesagt. Konkurrenzlügen, Neidlügen, Eifersuchtslügen, Selbstberuhigungslügen, Lobeslügen. Alles nicht sehr interessant. wie über sie gesprochen wird, das ist es. Und wie wird über alle gesprochen? Jeder Mensch kann nur leben, wenn er sich ernst nimmt. Verzweifeln kann er, leiden kann er, gegen sich wüten kann er. Aber Verzweiflung, Leid und Wut muss er ernst nehmen. Wenn aber jeder wüsste, wie die anderen von ihm sprechen, achselzuckend nach der Melodie, ach der. Haben Sie einmal mit angehört, wie diese Summe von Geburt, nassen Windeln, sexueller Not, Verliebtheit, Ansätze des kleinen Lebenswerks selbst und bestände es nur im Erringen einer untergeordneten Position beim Magistrat von anderen abgetan wird? Diese Summe, die jedem das Gefühl seiner ernsthaften Sicherheit gibt. Selbst den Namen an der Wohnungstür kann man so oder so aussprechen. Man braucht nur die Stimme etwas singend fallen lassen. Schulze. Und der Kurswert des Mannes ist auf Null. Seine letzte Selbstachtung ginge in die Binsen, hörte er das. Aber Sie hören es ja zum Glück meist nicht. Sie haben zwar eine dumpfe Ahnung, als sei das alles Schwindel, das Gummigrinsen zur Begrüßung, die teilnahmsvollen Fragen nach Arbeit, Frau und der werten Gesundheit, doch Sie nehmen die Lüge ein wie Medizin. Denn wer kann so leben, wenn man ihm sagte, wie wenig wert seine Anstrengungen im Grunde sind? Verachtung, das ist wie ein kleiner Tod. Also, keiner weiß, wie er verachtet wird, sonst könnte er nicht leben. Und er wird verachtet, weil sonst die anderen nicht leben könnten? Wir stehen in der Luft. Ein Vergnügen, dessen man nicht satt wird. Am Anfang jedenfalls. Aber es ist ziemlich einsam um uns. Haben Sie eigentlich immer alles gesagt? Vieles. Darunter auch manchmal das, was ich wirklich meinte. Aber immer und alles. Immer und alles. Darauf kommt es an. Beispielsweise alles über Ihre Freunde zu Ihren Freunden. Über die, die Sie umgaben und die, die Sie umgaben. Freundschaft beruht darauf, dass eben nicht alles gesagt wird. Nein, ich habe nicht alles gesagt. Und ich bin fast daran geplatzt. Von Bruno hätte ich sonst sagen müssen, er sei im Grunde ein sattgefressener Versorgter, der nur so lange mit unsereins umgeht, wie er beneiden oder verachten kann. Von ihm aber darf man nicht das Kleinste wollen. Und dass Willis Unglück darin bestehe, das Unglück durch seine bloße Existenz herbeizulocken. Und dem Hanno, dass seine Karriere uns dazu verleitet, den Blitz der Götter herabzuflehen, nur damit er doch einmal richtig was aufs Dach bekäme. Und dem Oskarchen, dass er Sitten und Gebräuche eines kleinen Provinzlers sein eigen nennt und der Umgang mit ihm nicht sehr heiter sei. Und von Lorchen... Allmächtiger, was für eine Liste. Und mit all denen sind Sie so umgegangen? Immerhin Ihre nächsten Leute, oder? Ich hatte keine anderen. Nein, ich habe es Ihnen nicht gesagt. Das da. Der Spiegel kann nichts dafür, wenn er der Jungfrau anzeigt, dass sie schwanger ist. Sag ihnen, wie du wirklich über sie denkst und alles ist aus. Sie vertragen es nicht. Sie leben von dem Glauben, sie würden geachtet. Während sie in Wirklichkeit nur benutzt, ausgenutzt, ignoriert werden und geduldet sind. Und haben es ihnen die anderen gesagt, das Wahre? Ihr Wahres? Nein. Oder vielleicht doch. Man kann die Menschheit nicht danach einteilen, je nachdem sie für oder gegen Herrn Panther sei. Außerhalb unserer Sphäre leben andere Menschen auch ein Leben. Das ihre. Woraus leiten Sie Ihre Überlegenheit her, so herablassend auf alle anderen zu blicken und so vernichtend zu urteilen? Woraus? Dass ich damals noch lebte. Mein Leben lebte. Das ist das große Protokoll. Das ist gesammelt, ein Bericht. Feuilleton, Satire, Du und Moll, Polemik, Träume, ein Gedicht. Das ist die Zwischenzeitenzeitung, Hoffen, Symptome, dann die Wende, die gnadenlose Ableitung der Formel, Anfang, Scheitern, Ende. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky, zum Ausstieg wäre es bald wieder Zeit, die Welt zu beschreiben, heißt sich zu vertreiben, Sie wären sicher bald wieder so weit. Wie mein Nachruf aussehen soll, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie er aussehen wird. Er wird aus einer Silbe bestehen. Papa und Mama sitzen am abgegessenen Abendbrottisch und vertreiben sich ihre Ehe durch Zeitungslektüre. Da hebt er plötzlich erschreckt den Kopf und sagt: Denk mal, der Theobald Tiger ist gestorben. Und dann wird sie meinen Nachruf sprechen. Sie sagt: Ach. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky, und grüßen Sie das Totenreich. Auch wenn wir noch bleiben und spielen und schreiben, es läuft die Geschichte, wie man leider sieht, gleich. In Tucholskys Sudelbuch, angelegt den 11. Januar 1928, nach meinem Tode soll es meiner zweiten Frau übergeben werden. Dort gibt es die Zeichnung einer Treppe mit drei Stufen. Diese sind beschriftet mit den Worten: Sprechen, Schreiben, Schweigen. Und gegenüber dieser Treppenzeichnung sind zwei Zeilen aus einem Altersgedicht von Theodor Fontane notiert: Lirum, Larum, Löffelstiel. Alles in allem, es war nicht viel. An meinem Todestag, ich werde ihn nicht erleben, da soll es mittags rote Grütze geben, mit einer fetten weißen Sahneschicht, von wegen Leibgericht. Dann tragen Männer mich vors Haus hinunter. Nun fasst der Karlchen die Blondine unter, die mir zuletzt noch dies und jenes lieh. Sie findet, Trauer kleidet sie. Der Zug ruckt an. Und alle Damen, die jemals, wenn was fehlte, zu mir kamen, vollzählig sind sie heut noch einmal da. Und vorne rollt Papa. Da fährt die erste, die ich damals ohne die leisesten Erfahrungen küsste, die Matrone, sitzt schlicht im Fond mit kleinem Trauerhut. Altmodisch war sie, aber sie war gut. Und hinterm Sarg mit Silberputten, da schreiten 22 Nutten, sie schluchzen innig und mit viel System. Ich war zuletzt als Kunde sehr bequem. Das Ganze halt! Jetzt wird's dionysisch. Nun singt ein Chor. Ich lächle metaphysisch. Wie wird die schwarz gestrichene Kiste groß? Ich schweige tief und bin mich endlich los. Geehrte Trauerversammlung, wir stehen am Grabe von Kaspar Theobald Peter Kurt Ignaz Frobel. Er hat ein schönes Dasein gehabt. Er hat alle Frauen bekommen, die er begehrt hat. Und er hat aus Vorsicht nur die begehrt, die er bekommen konnte. Die Geliebten des Dichters, von jeder Haarfarbe eine zur Auswahl, waren sich über die zahllosen Lächerlichkeiten des lieben Verstorbenen einig. Er schnarchte, machte Plüschaugen, bevor er mit den Mädchen geschlafen hatte, und war von einem stinkenden Geiz. Alle hatten ihn wirklich geliebt, ehe sie ihn persönlich kannten. An die Zeit der Kopulation selbst mochte keine gern zurückdenken. Er war eben eine problematische Natur. Beispielsweise: Mir ist heut so nach Tamerlan. Das war eines jener zahllosen Chansons des Verstorbenen, angefertigt für die Kreise, die er so zu verachten vorgab. Mit der linken Hand kritisierte er sie, mit der anderen zapfte er ihnen den Sekt ab. Die tiefe Tragik seines Lebens war, dass jeder, der ihn kennenlernte, beleidigt sagte: Sie habe ich mir ganz anders vorgestellt. Dann hatte Wrobel jedes Mal zu bedauern, aber es half ihm nicht. Er sah falsch aus. Doch Alle Lebenden haben Unrecht vor einem Toten. Der Verstorbene ist ein glücklicher Mensch gewesen. Das Leben in diesem sonnigen Lande war ihm stets eine Freude. Er sah, wie der altdeutsch angestrichene Apparat nur funktionierte, wenn er sich mausig machen konnte. Und aus diesem schönen Land musste er scheiden. Wie wird er es ohne Deutschland da drüben aushalten? Ohne diese Nation von Biertrinkern, Diensttuenden, Diensthabenden und Dienstmännern. Ich rufe dir ins Grab nach. Glückliche Reise. Der freundliche Schein der Sonne fällt auf den granitenen Grabstein, mit dem sich der gute Ignaz Vrobel rechtzeitig eingedeckt hat. In silbernen Buchstaben steht darauf zu lesen: Hier ruht ein goldenes Herz und eine eiserne Schnauze. Gute Nacht. Halt! Zuvor wagt Ignaz Vrobel noch einen hoffnungsvollen Blick in ferne Zukunft und vermutet 1930 in der Weltbühne: Wenn sich das alles totgelaufen hat, der Hordenwahnsinn, die Wonne, in Massen aufzutreten, in Massen zu brüllen und in Gruppen Fahnen zu schwenken, dann wird eines Tages einer kommen, der wird den Einzelmenschen entdecken. Er wird sagen: Es gibt einen Organismus, Mensch geheißen. Und auf den kommt es an. Und ob der glücklich ist, das ist die Frage. Dass er frei ist, das ist das Ziel. Es kommt nicht darauf an, dass der Staat lebe. Es kommt darauf an, dass der Mensch lebe. Und 100.000 schwarzer, brauner und roter Hemden werden in die Ecke fliegen und auf den Misthaufen. Und die Leute werden wieder Mut zu sich selber bekommen. Ohne Angst vor dem Staat, vor dem sie gekuscht haben wie geprügelte Hunde. Und das wird dann so gehen, bis eines Tages... Kaspar Hauser, Vrobels Bruder im Geiste, hatte schon 4 Jahre zuvor seinen realitätsnahen Gruß nach vorn abgesandt. Lieber Leser 1985, du hast einen Anzug an, dessen Mode von meinem damaligen sehr absticht. Auch dein Gehirn trägst du ganz anders. Wir verstehen einander nicht. Ich bin wohl zu klein, meine Zeit steht mir bis zum Halse. Du lächelst mich aus. Alles an mir erscheint dir altmodisch, meine Art zu schreiben und meine Haltung. Ohnmächtig hallt meine Stimme aus der Vergangenheit und du weißt alles besser. Soll ich dir Schmeicheleien sagen? Ich kann es nicht. Selbstverständlich habt ihr fürs tägliche Leben 300 wichtige Maschinen mehr als wir. Und im Übrigen seid ihr genauso dumm, genauso klug, genauso wie wir. Was von uns geblieben ist? Geblieben ist, was zufällig blieb. Was so neutral war, dass es hinüberkam. Was wirklich groß ist, davon ungefähr die Hälfte. Und um die kümmert sich kein Mensch. Nur am Sonntagvormittag ein bisschen. Im Museum. Na, lassen wir das. Geh mit Gott, oder wie er das Ding dann nennt. Wir haben uns wohl nicht allzu viel mitzuteilen, wir Mittelmäßigen. Aber das rufe ich dir noch nach. Besser seid ihr auch nicht als wir und die Vorigen. Aber keine Spur, gar keine. Und so lässt Kurt Tucholsky 1935 endgültig illusionslos geworden jenen Satz bittere Realität werden, mit dem er schon 9 Jahre zuvor in einer parodistischen Biografie seinen Peter Panther verabschiedet hatte. Panther stirbt, als er alles weiß und nichts mehr kann. Denn so kann man nicht leben. Es gibt vielerlei Lärme, aber es gibt nur eine Stille. Sie hörten »Es gibt keinen Neuschnee«, eine lange Kurt-Tucholsky-Nacht. Szenische Collagen in 3 Kapiteln von Hans Bräunlich. Es sprachen Stefan Kaminski, Josef Tratnik und Simone Kapst. Ton und Musik Alexander Brennecke.